Halleluja. Halleluja. Ich sehe im Geist, die wirklich ein Geist der Erfrischung im Begriff ist, sich freizusetzen. Ein Geist der Erfrischung. Gott möchte mit Erfrischung kommen. Ja, wie es in Apostelgeschichte 3 heißt, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn herkommen. Er möchte wirklich eine Erfrischung ausgießen. Und ich habe ganz speziell, ich habe Menschen gesehen, er hat mich zu dieser Bibelstelle hingeführt in Apostelgeschichte 27, wo Paulus mit den römischen Soldaten auf dem Schiff war und dann war dieser Sturm und sie haben alles versucht und sie haben alles ins Wasser geworfen, was sie an Ladung an Bord hatten, damit sie nicht untergehen. Und dann haben sie sogar mit ihren eigenen Händen das Schiffsgerät fortgeworfen. Und dann heißt es da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Und ich habe so den Eindruck, dass einige hier sind und du bist in so einer Situation, wo es wie so ist, wie wenn einfach durch so langwierige Umstände, die einfach in deinem Leben waren, oder du hast Dinge lang gebetet, vielleicht hast du auch für Erweckung gebetet und schon sehr lange und irgendwie ist es so, einmal dieser Satz ist mir ins Auge gesprungen, wo es so heißt, da schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Und es ist so, wie wenn du im Begriff wärst, einfach die Hoffnung zu verlieren. Und Gott sagt heute Nachmittag, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erquickung, Zeiten neuer Kraft, Zeiten neuer Zuteilung, Zeiten, wo er dich neu erfrischen möchte. Halleluja. Und wenn dich das betrifft, wenn du einfach spürst, jawohl, das ist so bei mir. Ich brauche dringend diese Zeit der Erfrischung, weil einfach diese Situation so ist, wie es einfach da beschrieben ist. Dann einfach ganz schnell, komm einfach nach vorne. Gott möchte wirklich eine Zeit der Erfrischung in deinem Leben einläuten heute. Er möchte wie so eine Initialzündung für Erfrischung heute Nachmittag setzen in deinem Leben. Wie eine Zeit wirklich, wo er ganz neu kommt, ruhig einfach alle nach vorne, sodass sie von hinten durchkommen können. Genau, ich tue das ein bisschen weiter her, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für deinen Geist, Herr. Danke, dass dein Geist ein Geist der Erfrischung ist, Herr. Oh, Zeiten der Erquickung, Herr. Oh, Herr, du siehst deine Kinder, Herr. Du siehst die Situation, in der sie sind, Herr. Du siehst deine Söhne und deine Töchter. Du siehst die Nöte, die sie ausgelaugt haben, Herr. Du siehst die Zustände, Herr, die sich über lange Zeit scheinbar nicht verändert haben, Herr. Wo sie geglaubt haben, wo sie proklamiert haben, wo sie gestanden haben, Herr. Aber es ist so, wie wenn es scheinbar keine Wende gegeben hätte. Und es ist wie, wenn ihre Hoffnung in Gefahr wäre, zu schwinden. Wie wenn ihre Hoffnung in Gefahr wäre, einfach, wie wenn sie in Gefahr wären, ihre Hoffnung zu verlieren. Halleluja, Halleluja. Und heute sagt der Heilige Geist, Zeiten der Erfrischung, meine Tochter. Zeiten der Erfrischung, meine Tochter. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Oh, jetzt. Yes. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Oh, Jesus. Und ich sehe wirklich so ein Einweichen im Geist. Ein Einweichen, das ist ein Einweichen, das ist ein Einweichen des Heiligen Geistes. Ein Einweichen, ein Einweichen, ein Einweichen. Lass es einfach zu, dass der Heilige Geist wirklich dich einweicht. Oh, einweichen bedeutet, da wird etwas weich, ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu. Oh, ganz neu. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dieses Einweichen, Herr, in deine Herrlichkeit, Herr, in deiner Zuteilung, Herr, der Erfrischung, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Oh, und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Oh, sie erheben sich, Herr, wie die Adler. Sie heben ihre Schwingen auf. Oh, Halleluja. Oh, neue Leichtigkeit. Oh, neue Leichtigkeit. Neue Leichtigkeit. Also eine neue Luft um dich herum, eine neue Luft der Leichtigkeit, in der es leicht ist zu fliegen, in der es leicht ist, oben zu bleiben. Er führt dich in diesen neuen Raum der Leichtigkeit. Oh, Jesus, Halleluja, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung, oh, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erfrischung, Halleluja, Halleluja, Zeiten der Erfrischung, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lass einfach Gott wirken. Lass dich einfach einweichen. Lass dich einfach einweichen. Ich brauche immer einen Ordner, der hinter der Person steht, wo ich gerade bin. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung von deinem Angesicht. Von deinem Angesicht. Danke, Herr, für neue Zeiten. Neue Zeiten vor deinem Angesicht, Herr. Oh, danke, Herr, für neue Zeiten vor deinem Angesicht, Herr. Oh, vor deinem Angesicht, Herr. Von Angesicht zu Angesicht, Herr. Von Angesicht zu Angesicht, Herr. Oh, von Angesicht zu Angesicht, Herr. Oh, Jesus. Jesus. Oh ja, schau auf ihn, lass dich von ihm einweichen. Schau einfach auf ihn. Oh, schau einfach auf ihn. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Wir sagen, Vater, jeder Geist der Depression weicht jetzt. Jeder Geist der Depression weicht jetzt. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. In Jesu Namen. Oh, ein Raum der Freiheit. Oh, ein Raum der Leichtigkeit. Ein Raum der Frische. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ein Raum der Erfrischung, Erfrischung. Oh, Jesus. Oh, da ist Kraft, da ist Kraft. Halleluja, er gibt den Müden neue Kraft. Jesus. Oh, Jesus. Neue Kraft. Neue Kraft. Oh, neue Kraft. Oh, neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Zeiten der Erquickung. Zeiten der Erquickung. Ah, oh, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Lass dich einweichen. Einweichen. Oh, oh ja, ja. Wasche durch, wasche durch. Fließe durch, Heiliger Geist. Oh, fließ ganz neu durch, ja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erfrischung. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Oh, du bist nicht vergessen, sagt der Herr. Halleluja, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Oh, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Oh, Jesus. Danke für deine vollkommenen Pläne. Danke für deine vollkommenen Pläne, Heiliger Geist. Danke für deine vollkommenen Pläne. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Shekaramanda, Karamando, Korabasia, Lalamando. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Trink, trink, trink, trink, trink, trink, trink. Trink, Brüderlein, trink. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Mehr von dir. Oh, mehr von dir. Mehr von dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Ströme, Ströme, Ströme. Oh, das Wasser, das ich dir gebe, es wird in dir zu einer Quelle des Wassers, das ins ewige Leben führt. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Zeiten der Erquickung. Zeiten der Erquickung. Neue Hoffnung, neue Hoffnung. Neue. Neues Aufblühen. Oh, Jesus. Neues Aufblühen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wem habe ich hier noch nicht gedient? Oh, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, da ist meine Kraft. Halleluja. Jesus. Oh, frisches Wasser. Oh, neue Frische von dir, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erquickung, Zeiten der Erquickung, Quickung, Quickung, Quickung, Quickung. Vorsicht da hinten. Oh, Shakara Masakara Basi Kadala Mando Korabasanda Namasanda da da da da da da. Eh, Karabasakara Labashakara da da da da. Oh, Rabasakana Namashakara Mando Korabasakara da da da. Oh, Zeiten der Erquickung. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Zeit der Erquickung. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Zeit der Erquickung. Yeah. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja, du freust dich mehr noch, wenn andere empfangen, aber für dich ist auch was da. Halleluja, preis den Herrn. Oh, füll ihn. Füll ihn neu. Halleluja. Oh, Jesus. Neue Erfrischung, neue Erfrischung, neue Erfrischung, neue Erfrischung. Oh, Erfrischung. Erfrischung von seinem Thron, Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Oh, Erfrischung, Erfrischung, wer hat noch nicht, wer will noch mehr? Halleluja, Erfrischung, Erfrischung, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, oh. Füll ihn, füll ihn, füll ihn, komm her. Oh, Jesus, füll den Heiligen Geist. Oh, Jesus. Jesus. Frische, frische, frische, frische, frische. Frische, frische, frische, frische von dir, Herr. Oh, frische von dir, Herr. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, da ist Freisetzung. Freisetzung. Oh, Freisetzung. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Freisetzung. Oh, Jesus. Freiheit. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Freiheit. Oh. Oh, ich sehe eine Schlange. Ja, die ist unter deinen Füßen. Und ich spüre so, wie Jesus dich auffordert. Tritt drauf. Oh, yes. Halleluja. Oh, da ist Sieg. Da ist Sieg. Da ist Sieg. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Zeiten der Erfrischung. Oh ja! Oh, da ist mehr! Mehr Erfrischung! Oh, mehr Erfrischung! Oh, mehr Erfrischung! Mehr Erfrischung! Oh, mehr Erfrischung! Oh, da da! Oh! Mehr! Mehr! Yes! Yes! Yes! Oh, Jesus! More! Oh, da ist mehr! Oh, mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Oh, mehr! Oh, mehr! Oh, da ist mehr! Oh, da ist mehr! Mehr! Mehr! Mehr! Oh, da ist mehr! Oh, du kannst mal deine Hände ausstrecken, ihr alle, da ist mehr vom Heiligen Geist. Auch wenn du nicht in einer Situation bist, wie Paulus an dieser Stelle, aber da ist mehr für dich. Oh, da ist mehr für dich. Oh, da ist mehr für dich, da ist mehr für dich, da ist mehr für dich. Oh, da ist mehr für dich, da ist mehr für dich, da ist mehr für dich. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich. Halleluja, mehr für dich, mehr für dich, mehr für dich. Oh, mehr für dich, mehr für dich. Hey, mehr für dich. Oh, mehr für dich. Da ist mehr. Mehr, mehr. Oh, Jesus. Oh, da ist mehr für dich. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr, mehr, oh, mehr. Mehr, mehr, oh, mehr. Mehr, oh, mehr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh! Mama, mama, sika, ba, ba, ba, ba, da, da, da. Oh, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord, more Lord. Eh, yeah, da, da, da, shaka, namaste, koro. More, oh, mea, oh, mea, mea, mea, Jesus, mea, more, more, more, more. Yes, Lord. Oh, oh, oh, yeah, oh, mea, for thee. More, more, more, more, more, more, more. Halleluja. Mehr fürs Lobpreisteam. Mehr. Oh, mehr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr. Mehr. Ei, ei, ei, ei, mehr. Wow. Oh, Zeiten der Erfrischung. Halleluja. Oh, das ist nicht nur für heute, sondern die ganze nächste Zeit, die ganzen nächsten Wochen. Da wirst du es sehen, der Heilige Geist gibt dir neue Zeiten der Erfrischung. Oh, das ist für die ganzen nächsten Wochen, Monate, Zeiten der Erfrischung. Shekarama sekenemasa karamama masandalala. Ora kamana namasi kadalabashi kadalala. Ora kamama sedededede shekarararararara. Oh, more. More. Oh, Jesus. More. More. More. More. More. Woo, Jesus. Tighten the Erfrischung. Oh. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Hey. Whoa. Wow, wow, wow, wow, wow. Oh, oh, hier gibt's Erfrischung. Oh, hier gibt's Erfrischung, Leute. Besser als auf jedem Volksfest gibt's hier Erfrischung. Oh, Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Woo, Erfrischung, Erfrischung. Oh, Erfrischung, oh, Erfrischung. Oh, Erfrischung auf das Lobpreisteam. Erfrischung. Oh, Erfrischung. Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung, Erfrischung. Oh, Erfrischung. Jesus. Ja, wir wollen mehr. Oh, wir wollen mehr. Mehr. Oh, wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Mehr, ihr wollt auch mehr. Wolf, du willst auch mehr. Come on. Halleluja. Wir brauchen einen anderen Ordner für den Wolf. Oh, wir wollen mehr. Mehr für Wolf. Oh, more. More, more, more, more, more. More. Yes, Lord. Hey, yeah, yeah. La la la, oh da da da da, oh da da da da, oh oh oh, oh more, more more more more more more, woo! Hey yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, Jesus, oh oh oh. Yes! Oh, Jesus, wir preisen dich, dass du deinen Geist ausgiehst in dieser Zeit, Herr. Oh, Zeiten der Erfrischung von deinem Thron, Herr. Zeiten der Erfrischung, Herr. Zeiten der Ausgießung. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Oh, ihr aber werdet Kraft empfangen. Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Oh, er gießt seinen Geist heute noch genauso aus wie vor 2000 Jahren. Oh, Jesus, more Lord. Also es geht um freien Durchfluss. Freien Durchfluss für den Heiligen Geist in deinem Leben. Halleluja. Halleluja. Es gibt zwei Dinge in deinem Leben, die wichtig sind, um natürlich, übernatürlich zu leben. Das eine ist dein Bewusstsein als ein Übernatürlicher. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Das Leben im Geist, gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Das ist eine, was wichtig ist, um als übernatürlicher Weltveränderer zu leben. Und das zweite, was wichtig ist, ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und Judäa und bis an die Enden der Erde. Halleluja. Wenn diese Kraft kommt, dann schafft sie alles beiseite, was den freien Durchfluss hindern kann. Amen. Wenn du hier bist heute Nachmittag, ich empfinde, wir sind vom Heiligen Geist geleitet hier, ich hatte das so nicht geplant, aber wenn du empfindest, dass in deinem Leben noch kein richtiger oder momentan kein freier, so richtiger freier Durchfluss für den Heiligen Geist. Also dann möchte der Heilige Geist dich heute Nachmittag neu mit seiner Kraft salben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Dieser Heilige Geist hat den Durchfluss bewirkt bei den Jüngern. Diese Taufe im Heiligen Geist, diese Taufe in der Kraft Gottes hat den Durchfluss bewirkt bei den Jüngern. Ab diesem Tag konnten sie nicht mehr schweigen. Ab diesem Tag konnten sie nicht mehr stillsitzen. Ab diesem Tag waren sie in Bewegung. Und da war ein Fluss in ihrem Leben. Und überall, wo sie aufgetreten sind, ist dieser Fluss wirksam geworden. Worte wurden ihnen eingegeben. Petrus stand auf am Tag von Pfingsten, hatte nie ein Predigerseminar besucht, hatte noch nicht mal zu den Füßen Gamaliels die Bibel gelernt, ist aufgestanden und lässt eine Predigt raus, bei der 3000 Menschen sich auf einen Schlag bekehren, weil sie ihnen so durchs Herz geht. Weißt du, das ist die Folge von freiem Durchfluss für den Heiligen Geist, wo du nicht mehr zurückhältst, sondern wo ein freier Durchfluss ist. Freier Durchfluss, weißt du, ohne Zurückhaltung, ohne Ängste, ohne irgendwie schauen auf dich selber. Einfach freier Durchfluss. Du öffnest deinen Mund und da ist freier Durchfluss. Oh, du öffnest deinen Mund und da ist freier Durchfluss. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, erfüllt dich mit diesem freien Durchfluss heute Nachmittag. Streck dich mal aus, streck dich mal aus. Das ist für alle, das ist für alle. Egal in welcher Situation du bist. Aber da ist freier Durchfluss. Oh, der Heilige Geist möchte. Also, es ist wie wenn er die Pfropfen rausschlägt. Weißt du, die Pfropfen durchschlägt. Alles, was an Pfropfen reingekommen ist, Menschenfurcht, Entmutigung, was auch immer, Frustration, keine Ahnung was, irgendwelche Dinge, die dich zurückgehalten haben, Lauheit, Bequemlichkeit, Passivität, was auch immer, irgendwas, das andere Menschen auf dich draufgelegt haben, wo sie gesagt haben, das kannst du ja nicht, das kannst du nicht bringen und so weiter. Nein, da ist freier Durchfluss. Oh, Jesus. Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Da ist freier Durchfluss. Jesus. Oh, da ist freier Durchfluss. Jesus. Freier Durchfluss. Oh, freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Streck dich aus. Da ist diese Taufe im Heiligen Geist. Johannes der Täufer hat gesagt, nach mir kommt einer. Er wird euch taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Das heißt, es wird in euch brennen. Ihr werdet nicht mehr zu stoppen sein. Wie viele von euch sind bereit zu brennen und nicht mehr zum Stoppen zu sein? Halleluja. Streck dich aus. Oh, Jesus. Oh, fire. Fire. Oh, fire! Oh, schnelle Ordner jetzt. Halleluja. Oh, fire! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Fire! Oh, fire! Oh, fire! Oh, fire! Oh, Jesus! Koshi karamando kosakara! Fire! Oh, fire! Oh, fire! Oh, fire! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Fire! Halleluja! Oh, Jesus! Danke für dein Feuer! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Pass mal auf! Wir machen Folgendes, weil ich glaube, dass wirklich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von uns einen neuen Durchfluss geben möchte, einen neuen Durchfluss von Feuer. Wir machen jetzt Folgendes. Wenn ich bis drei zähle, dann rufen wir alle, so laut wir können, möchte ich, dass du, so laut du kannst, einen lauten Halleluja schrei. Tu es. Okay? Warum machen wir das? Einfach, um in der unsichtbaren Welt zu signalisieren, wir meinen es ernst. Amen. Und dann sagt das Wort Gottes, wer ihn um den Heiligen Geist bittet, der wird nichts anderes bekommen. Jesus hat es gesagt, wer mich oder wer den Vater um den Heiligen Geist bittet, dem wird er nicht irgendetwas anderes geben. Er wird nicht dem, der ihn um ein Brot bittet, einen Stein geben oder dem, der ihn um ein Ei bittet, einen Skorpion geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, der, wenn ihr ihn darum bittet. Viele von euch möchten gerade jetzt den Heiligen Geist um eine frische Taufe im Feuer bitten. Dann streck mal deine Hände aus. Okay. Und jetzt zähle ich bis drei. Und wenn ich bis drei gezählt habe, dann rufst du ganz laut Halleluja. Und wenn wir dann laut Halleluja geschrien haben, dann fangen wir alle an, in Sprachen zu beten. Das heißt, wir lassen den Heiligen Geist durch uns fließen. Wir lassen einfach den Heiligen Geist durch uns beten, ohne zu denken, wie der Geist dir gibt, auszusprechen. Du lässt es einfach fließen. Einige werden vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in neuen Sprachen sprechen. Manche werden vielleicht neue Sprachen empfangen. Es gibt ja unterschiedliche Sprachen, neue Arten von Sprachen empfangen. Manche werden einfach vom Feuer Gottes übernommen und werden vielleicht einfach durch die Gegend putzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wirst du jetzt eine Taufe im Heiligen Geist und mit Feuer empfangen. Bist du bereit? Da ist die Verheißung. Jesus hat es gesagt, das war für alle. Ja, dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Er ging ans Kreuz, er ist aus den Toten auferstanden, er wurde verherrlicht zur Rechten des Vaters und dann hat er seinen Geist ausgegossen. Die Voraussetzungen dafür sind erledigt. Seit 2000 Jahren, du musst nicht irgendetwas bringen, du musst nicht irgendetwas tun, du musst nicht irgendetwas vorweisen, du musst nicht irgendwie lange beten oder fasten oder sonst was, sondern er gibt jedem den Heiligen Geist, die ihn bitten. Und er hat es gesagt, Johannes der Täufer hat es vorausgesagt, er ist der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Bist du bereit, dich mit Feuer taufen zu lassen heute Nachmittag? Okay, dann Achtung, 1, 2, 3, Halleluja! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Gottes, Halleluja, wie der Geist ihn gibt auszusprechen, da ist komplette Übernahme. Oh, das ist komplette Übernahme des Heiligen Geistes. Oh, komplette Übernahme. Halleluja, Halleluja. Da ist der Verstand nicht mehr beteiligt. Oh, da ist der Verstand nicht mehr beteiligt. Halleluja. Oh, Paulus sagt, es waren wir außer uns, so waren wir es für Gott. Außer deiner selbst, außer dem Natürlichen. Oh, außerhalb des Verstandes. Oh, Jesus. Außerhalb. Fire. Oh, Fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, bete bei den Sprachen. Oh, Fire. Oh, Fire. Oh, Fire. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, oh, oh, oh, freier Durchfluss, fire, fire, oh, Jesus, Halleluja, Halleluja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ich sehe, oh, ich sehe, ich brauche schnell Otto da, weil ich sehe, wie so eine Schneise von Feuer sich da nach hinten schlägt. Oh, eine Schneise von Feuer. Oh, Jesus. Oh, von vorne nach hinten. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fire, fire, fire. Oh, Jesus. Fire, fire, fire, fire. Jesus. Oh, fire. Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, sie sprachen, wie der Geist ihn gab, auszusprechen. Manche werden vielleicht merken, wenn du deinen Mund einfach öffnest. Du betest zuerst in Sprachen, aber irgendwann kommt Weissagung raus. Und dann merkst du, wie du prophezeist. Vielleicht weissagst du über deinem eigenen Leben. Vielleicht weissagst du über deinem Land. Vielleicht weissagst du über deine Stadt. Oh, das sind Worte. Er übernimmt. Er übernimmt. Oh, er übernimmt. Oh, öffne deinen Mund. Oh, Rabassa, Fire. Oh, Jesus. Ey, Karakamando, Dolololo, Sanda, la, la, la, la. Ey, Karabassa, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, Fire. Oh, Fire. Du kannst jeden Tag Pfingsten haben. Du kannst jeden Tag ein Stück von Pfingsten haben. Du musst nicht warten, bis Pfingsten ist im Kalender. Sondern du kannst jeden Tag ein Stück Pfingsten haben. Oh, da ist jeden Tag ein frisches Feuer vom Himmel. Wow, da ist auch so eine Feuerschneise. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Rabatika, bababa, da, da, da, da, da. Halleluja. Oh, Rabassa, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Rabassa, kararabassa, kararabassa. Oh, Rabassa, kararabassa, kararabassa. Eh, rabassi, kararabassa. Oh, Rabassi, kararabassa. Halleluja. Oh, Power. Mach alles neu. Ja, das ist dein Wort. Ich mach alles neu. Ich mach alles neu, sagt der Herr. Mach alles neu, sagt der Herr. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum seiner Herrlichkeit. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Yes. Yes. Oh, Shekara Manda Kasa Kododo. Halleluja. Halleluja. Und er sagt dir auch: Fürchte dich nicht und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk um dich herum, da wo du herkommst, in deiner Stadt, in deiner Umgebung. Fürchte dich nicht, schweige nicht. Oh, schweige nicht. Oh, Jesus. Hey, schweige nicht. Nein, wir schweigen nicht mehr länger. Halleluja. Oh, oh, oh. Yes. Oh, ja, da geht ein Ruf aus durch dich. Da geht ein Ruf aus durch dich ins Land. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Er wird deine Zunge lösen, sagt er. Und er wird deinen Mund öffnen. Halleluja. Und du wirst reden und nicht schweigen. Weil der Heilige Geist auf dich kommt und er sagt, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann kommt Kraft auf dich. Oh, dann kommt Kraft auf dich. Halleluja. Oh, Jesus. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr, du bist unser Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr, danke, Herr, für deine Kraft, Herr. Herr, danke, dass wir nicht in eigener Kraft gehen müssen, sondern dass wir in deiner Kraft gehen dürfen, Herr. Halleluja, wir lieben dich, Herr. Oh, wir sind on fire für dich, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin on fire für ihn. Sag mal zu deinem Nachbarn, während du zu deinem Platz gehst, sag zu zwei Leuten noch, ich bin on fire für ihn. Amen. Ich bin on fire für ihn. Halleluja. Halleluja. Und sag es mal wirklich mit Feuer, ich bin on fire für ihn. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah, wir sind on fire für ihn. Glory. Halleluja. Ja, gut. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh ja, jetzt wird es mir auch warm hier. Ich glaube, ich muss mal kurz mein Jackett ausziehen, ein bisschen zwischendurch. Ja, es ist heiß in der Schweiz, genau. Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal zu irgendjemand, genau, sag das mal zu jemand in deiner Nähe. Es ist heiß in der Schweiz. Amen, es ist heiß in der Schweiz. Halleluja. Oh, glory. Halleluja. Halleluja. Es ist heiß in der Schweiz. Glory, glory, glory. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Ich habe gerade eben schon das gesagt, sind im Wesentlichen sind es zwei Schlüssel, um in dieser Dimension des natürlich-übernatürlichen Lebens zu leben. Das eine ist dein Bewusstsein, dein Leben im Geist und das andere ist dein Leben in der Kraft. In der Kraft. Amen, sag mal in der Kraft. Die Kraft Gottes. Halleluja. Das Evangelium. Paulus hat es gesagt, Römer 1, Vers 16. Er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch die, was? Kraft Gottes. Jedem, der daran glaubt. Das heißt, auf diesem Evangelium ist Kraft. Dieses Evangelium ist nicht einfach nur Worte. Dieses Evangelium ist auch nicht einfach nur geistliche Worte, sondern dieses Evangelium ist Kraft. Kraft gibt dir den Durchfluss. Kraft gibt dir den Überfluss. Johannes 7, 38 heißt es, diejenigen, die an ihn glauben, aus ihrem Innersten. Was fließt da? Ströme lebendigen Wassers. Du musst immer auf deinen Durchfluss achten, auch jetzt, wenn du wieder neu empfangen hast. Weißt du, es ist wichtig, dass du deinen Durchfluss am Sprudeln hältst. Dass es da sprudelt aus deinem Innersten. Ströme lebendigen Wassers aus deinem Innersten. Und wenn es mal von deinem Gefühl her mal nicht so sprudelt, dann legst du am besten deine Hand auf dein Innerstes. Das Wort, das da steht, ist eigentlich der Bauch, ja. Das ist eigentlich das, was da steht, ja. Manche haben ein größeres Inneres und manche haben ein bisschen kleineres Inneres. Je nachdem. Aber du legst deine Hand dahin, wo der Bauch ist. Das kannst du gerade mal machen. Und dann kannst du sagen, immer wieder neu, weißt du, kannst du sagen, danke Jesus für die Ströme lebendigen Wassers, die in meinem Inneren sind. Ich setze sie jetzt frei. Ich lasse sie fließen. Sie kommen heraus. Sie fließen hervor aus mir. Sie sprudeln in Jesu Namen. Und das machst du mit Entschiedenheit. Halleluja. Also, oh ja, es sprudelt. Oh ja. Also diese Schläfrigkeit ist nicht vom Heiligen Geist. Dieser Sprudel in dir ist lebendig. Das ist lebendig. Weißt du, eine Quelle ist lebendig. Wenn du versuchst, auf eine Quelle einen Stöpsel drauf zu machen, weißt du, dann wird der Druck immer größer. Die drückt dagegen. Die drückt so lange dagegen, bis sie irgendwo einen Ausfluss findet. Entweder haut sie den Stöpsel raus oder sie kommt irgendwann mal irgendwo anders raus. Amen. Und genauso ist es bei dir, weißt du, dieser Strom in dir ist lebendig. Das ist nicht irgendwie sowas Laues, was, also es ist kein totes Gewässer, es ist keine Pfütze, es ist kein Tümpel, sondern es sprudelt. Das bist du. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eine sprudelnde Quelle. Halleluja. Oh, glory. Oh, glory. Jesus. Wow. Wow, jetzt hat uns der Heilige Geist schon gleich zum Anfang heute Nachmittag in eine ganz andere Dimension reingebeamt. Bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Halleluja. Glory. Halleluja. Aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen, auch wirklich im Bau unseres Bewusstseins, wer wir sind, wo wir sind und was wir sind und was wir haben. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen, auch in dem Text Epheser 1, Vers 16, folgende. Ich habe heute Morgen schon gelesen bis Vers 18, aber ich möchte gerne jetzt auch noch weiterlesen und runter bis Vers 23 gehen. Also, wenn du es aufschlagen willst, kannst du es gerne mit aufschlagen. Epheser 1, ich lese einfach nochmal ab Vers 16 am Anfang vor, dann haben wir nochmal den Zusammenhang. Epheser 1, Vers 16, Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Erste, dass deine inneren Augen geöffnet sind für die Realität Jesu Christi, für die Realität seines Erlösungswerks, für die Realität von ihm als Person. Weißt du, Jesus dein Erlöser, Jesus dein Heiler, Jesus dein Befreier, Jesus dein Versorger, Jesus dein Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. All das sind Eigenschaften von Jesus und Paulus betet, dass uns immer wieder neu die Augen geöffnet werden für ihn als Person. Und das Zweite, was er betet, ist, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, dem Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, die der Heilige Geist dir bewusst machen will und wo er die Augen deines Herzens erleuchten will. Erstens will er die Augen deines Herzens erleuchten in Bezug auf die Person Jesu Christi, ja, wer er ist, was er ist, die verschiedenen Aspekte seiner Person will er dir erleuchten, sein Erlösungswerk, seine Liebe, seine Hingabe, seine Heilung, sein alles, was ihn ausmacht. Ja, da könnte ich jetzt 3 Predigten allein darüber halten. Er will die Augen deines Herzens darüber erleuchten, wer er ist. Und das Zweite ist, was er möchte die Augen deines Herzens erleuchten in Bezug auf, was du hast und wer du bist in ihm, ja, wer du bist in Christus. Er möchte die Augen deines Herzens erleuchten, damit du weißt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und was die überragende Größe seiner Kraft an dir, dem Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt geht's weiter, Vers 20, und jetzt sagt er, diese Kraft, davon redet er, diese Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das heißt, er redet nicht von irgendeiner kleinen Kraft, sondern er redet von der Kraft, die Jesus Christus aus den Toten rausgeholt hat. Welche Kraft im Universum könnte stärker sein als diese Kraft? Keine. Es gibt keine Kraft, die stärker ist oder die diese Stärke hat, dass sie den Tod überwindet. Amen. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und zwar, jetzt kommt die Position von Jesus. Hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jede Kraft, hoch über jede Herrschaft, hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Das ist die Position von Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt wird es wichtig für unser Bewusstsein. Als Leib Christi, als Kirche Jesu Christi. Jetzt sagt er nämlich, Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und jetzt kommt's. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Wie viel passt zwischen dein Kopf und deinen unteren Teil des Körpers? Wie viel passt dazwischen? Wie viel Zwischenraum gibt es da? Bei dir gerade so im Moment, prüf mal. Ich sag dir was, wenn da nur ein Blatt Papier zwischen deinem Kopf und dein Körper was passt, gerade jetzt in diesem Moment, dann ist schlecht. Weißt du, ich sag das ganz bewusst, weil es geht darum, dass wir uns bewusst werden, was hier steht. Wenn Jesus das Haupt ist und wir der Leib sind, dann heißt es ja, dass es da keinerlei Trennung gibt, sondern da ist ein freier Durchfluss. Amen. Amen. Weißt du, Wie viele von euch würden mir zustimmen, dass durch deine Zehen dasselbe Blut fließt, wie das durch deinen Kopf fließt? Hoffentlich. Also wenn da zwei verschiedene Blutkreisläufe sind, dann weiß ich auch nicht, was du für einer bist. Vielleicht Zombie oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nichts Gescheites. Ja. Sondern da fließt dasselbe Blut durch deinen Kopf, wie auch durch deinen gesamten unteren Bereich fließt. Dieselben Stoffe, dieselben, all das, was in deinem Blut drin ist, das all das, was überhaupt sich in deinem Körper bewegt, das ist das Gleiche. Weißt du, die DNA ist in deinen Zehen genau die gleiche. Nimm eine Zelle von deinen Zehen, dann kann der Arzt dort die gleiche DNA feststellen, wie er sie von irgendeiner Gehirnzelle feststellen kann. Es ist die gleiche DNA, es sind die gleichen Zellen, es ist der gleiche Bauplan, es ist eins. Da fließt ein und dieselbe Substanz durch deinen ganzen Körper. Wenn es nicht so wäre, wärst du tot. Amen. Jesus ist aber nicht tot, sondern er lebt. Und er ist das Haupt im Himmel, hoch über jede Macht und über jede Gewalt. Und jetzt sagt Paulus, und wir sind der Leib. Das heißt, untrennbar verbunden mit ihm. Und deswegen, weil wir sein Leib sind, kann er sagen dann, was er in Vers 23 sagt. Er sagt nämlich, er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und jetzt definiert er, was das bedeutet, dass wir sein Leib sind. Wir sind nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wow. Wir als Leib Christi sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier auf der Erde. Wie im Himmel. Also wir als Leib tragen dieselbe Substanz, die Jesus trägt. Und zwar nicht einfach durch Übertragung. Verstehst du? Dein Kopf muss nicht Blut übertragen an deinen Zehen. Da brauchst du keine Bluttransfusion vom Kopf zum Zeh. Oder? Du musst nicht das Blut hier oben rausholen, um es dann in den Zeh reinzuspritzen, damit es da auffließt. Sondern es fließt, weil du eins bist. Weil du einen Körper hast, weil der Kopf und der Rest des Körpers eine Einheit bilden. Und genauso, sagt Paulus, bildet Jesus das Haupt und sein Leib hier auf der Erde eine Einheit. Das heißt, dieselbe Substanz fließt durch den ganzen Leib, nicht durch Übertragung, sondern durch dein Sein, durch unser Sein, durch das Wunder, das Gott bewirkt hat, das sogenannte Wunder der neuen Geburt. Das ist das größte Wunder im ganzen Universum. Die neue Geburt, die uns zum Leib Christi machen und damit zur Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also zur Fülle dessen, der das ganze Universum erfüllt. Ich meine, wenn du dir das mal klar machst, dann merkst du, da muss ja eine solche Energie, eine solche Power durch den Leib fließen, dass es dir eigentlich alles zerbläst, wenn es dir nur mal einen Moment bewusst wird. Also wie viel Energie ist in Gott? Nimm allein unsere Sonne, die er geschaffen hat. Das ist ja ein durchschnittlicher Stern im Universum. Es gibt von dieser Art Stern gibt es Milliarden und Abermilliarden, Billionen sogar, solche Sterne wie die Sonne. Aber die Energie, die die Sonne in einer Sekunde abstrahlt, ist gigantisch. Ist eine gigantische Energie. Deswegen kannst du auf diese Riesenentfernung, die Sonne von uns ist, eine schlappe 150 Millionen Kilometer, ja, also ist schon ein bisschen weiter, als du am Wochenende fliegst, ja, auf diese Energie kriegen wir noch diese Wärme, weil da so eine Energie ausgeht. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. In Offenbarung 4 heißt es, dass vom Thron Gottes Blitze, Stimmen, Donner ausgehen. Energieblitze. Ich habe jetzt erst vor kurzem habe ich gelesen, dass die Astronomen inzwischen an etwas forschen, was sie erst die letzten Jahre entdeckt haben im Universum, und das sogenannte Gamma-Blitze. Gamma-Blitze können sich die Astronomen bis jetzt noch nicht erklären. Sie wissen nicht, woher sie kommen. Sie können sie nur messen. Es sind hochenergetische Blitze, die im Universum aus unerfindlichen Gründen einfach aufblitzen. Und ich sage jetzt nicht, dass das die Blitze sind, die in Offenbarung stehen. Ich sage nur, es ist eine Analogie zu dem, was in der Offenbarung steht. Und ich sage, diese Energie, die durch diese Blitze fließt, ist definitiv ein Teil der Energie Gottes, die durch sein Leib fließt auch. Es ist ein Teil der Kraft, die Gott hat. Also, und jetzt lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe gerade die Sonne erwähnt, ja, die ein gewaltiger Energieriese ist, ein gewaltiges Kraftwerk. Die Astronomen haben herausgefunden, dass ein solcher Gamma-Blitz in einer Sekunde Die blitzen ja ganz kurz auf. In einer Sekunde, weil die sind sehr weit entfernt, deswegen kannst du sie nicht mit bloßem Auge sehen, sonst wird es uns ja alles zerblasen. Aber in einer Sekunde gibt ein solcher Gamma-Blitz mehr Energie ab als unsere Sonne in mehreren Milliarden Jahren. Das heißt, die Energie, die die Sonne, ich meine, so eine Sonne wie unsere Sonne, sagen die Astronomen, lebt vielleicht 5 Milliarden Jahre, dann explodiert sie sowieso irgendwann oder genau, also löst sie irgendwann auf. Offenbarung 16, okay, wunderbar. Super, preist den Herrn, du bist zu predigen, ja? Halleluja, Amen. Ja, super. Also, diese gewaltige Energie, die von der Sonne ausgeht, ein Gammablitz hat in einer Sekunde mehr Energie, als die Sonne in Milliarden von Jahren abgibt. Also das sind Energieblitze, die von Gott ausgehen. So kannst du dir ungefähr die Energieblitze in Offenbarung 4 vorstellen. Und jetzt sagt Paulus, er hat die Kühnheit zu sagen, dass wir, der Leib Christi, hier auf der Erde die Fülle dessen sind, der alles in allem erfüllt. Das heißt, die ganze Fülle dessen, was in Gott ist, und ich habe jetzt mal nur den Aspekt der Energie Gottes mal rausgegriffen, es gibt ja noch andere Aspekte, aber die ganze Fülle der Energie Gottes, das sind ja wiederum Milliarden von Gammablitzen. Verstehst du? Gammablitze passieren ja ständig. Ja? Und außerdem gibt es noch andere Energiequellen im Universum. Ja? Also es sind Milliarden von Gammablitzen. Diese Energie, die Fülle dieser Energie, ist im Leib Christi. Jetzt ist ganz still. Jetzt muss ich erst mal verkraften. Weißt du, wenn uns das wirklich bewusst wird, dann müssen wir eigentlich nicht sagen, Herr, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Energie, sondern müssen wir sagen, Herr, fahr es ein bisschen zurück, damit es mich nicht völlig zerbläst. Weißt du, wir sind der verlängerte Arm sozusagen von Jesus hier auf der Erde. Wir sind sein Leib. Wir sind ein Teil von ihm. Wir sind der lebendige Ausfluss seiner Macht, seiner Möglichkeiten, seiner Fähigkeiten, seiner Herrlichkeit, seiner Energie hier auf der Erde. Wir sind das. Weißt du, wir müssen uns nur dessen bewusst werden. Weißt du, Mahatma Gandhi, der ja kein Christ war, wie ihr wisst, sondern Hinduist, aber er hat das Christentum studiert, Bibel studiert, und er hat gesagt, ihr Christen, in diesem Buch, das ihr habt, wenn ihr euch dessen bewusst werdet, was da drin steckt, da ist mehr Energie und Power drin, um die ganze Erde mehrmals in Stücke zu blasen. Nur ihr seid euch dessen nicht bewusst. Amen. Und es heißt nicht, dass wir die Erde in Stücke blasen wollen als Christen, das wollen wir ja gar nicht. Ja. Also wir wollen nur so ein paar harmlose Dinge machen, wie Tote auferwecken, Aussätzige heilen und Kranke aufrichten und Gebundene befreien und die Welt um ein paar Dämonen ärmer machen. Ja. Das ist ja alles, was wir wollen. Aber weißt du, Gott hat uns den vollen Überfluss an Energie gegeben, den vollen Überfluss an Fähigkeiten, den vollen Überfluss an Möglichkeiten. Weißt du, da musst du dir mal einen Moment mal deine verstandesmäßige Prägung mal ein bisschen wegschießen lassen. Weil deine verstandesmäßige Prägung von klein auf, hier jedenfalls in der westlichen Welt, ist definitiv, was du nicht vom Natürlichen her erklären kannst, das geht nicht. Was du nicht aus den natürlichen biologischen Tatsachen ableiten kannst, das gilt nicht. Was du nicht einordnen kannst, das kannst du auch nicht tun. Du kannst nicht einfach bestimmte Dinge tun. Wenn der Verstand die Dinge anschaut, die Jesus getan hat, als er hier über diese Erde gegangen ist, dann hat er ein Problem. Der westlich geprägte Verstand zumindest hat ein Problem. Deswegen gibt es ja so viele Theologen, die versuchen, die Wunder wegzudiskutieren aus der Bibel und zu sagen, ja, es war ja gar nicht wirklich so, es war nur ein Traum, es war nur symbolisch, es war nur ein Mythos, es war nur dieses, es war nur jenes. Warum? Weil sich einfach ihr Verstand das Ganze nicht vorstellen kann. Aber Gott hat nirgendwo in der Bibel versprochen, dass er Rücksicht auf unseren kleinen Verstand nimmt, was seine Möglichkeiten angeht. Das hat er nicht gesagt. Sondern meine Bibel sagt in Sprüche 3, Vers 5, da sagt Gott, durch durch den König Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, sagt er, mein Sohn, vertraue mit deinem ganzen Herzen, vertraue nicht auf deinen Verstand, sondern auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Amen. Das heißt, wir müssen, wenn wir wirklich in diese Dimension von der Epheser 1, 23 spricht, hinein wollen, dann müssen wir einige Dinge verlernen in unserem Denken. Amen. Dann müssen wir auch den religiösen Versuch verlernen, mit der Realität des Übernatürlichen im Wort Gottes umzugehen, der dann zum Beispiel sagt, okay, schauen wir uns Jesus an. Ja, okay, der hat mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer plus Frauen plus Kinder ernährt, jedenfalls für eine Mahlzeit. Das war halt Jesus. Das war halt Jesus. Das war ja Jesus und er ist ja Gott. Das ist ja Jesus Christus. Und dann manche Christen sagen ja, ich bin ja nicht Jesus. Sag auch nicht, dass du Jesus bist, außer du heißt zufällig Jesus, aber es gibt es vor allen Dingen in Spanien, da heißen manche Jesus. Aber deswegen bist du nicht Jesus Christus. Aber das Wort Gottes sagt, du bist, wie er ist in dieser Welt. Und Epheser 1, Vers 23 sagt, dass du als Teil des Leibes ein Teil der Fülle dessen bist, der alles in allem erfüllt. Das heißt, wie können wir unserem Verstand erlauben, nur einen Moment zu zweifeln, dass dieselben Dinge, die Jesus getan hat, wenn wir die Evangelien lesen, uns einfach nur diese Beispiele anschauen. Das sind ja nur Beispiele in den Evangelien. Johannes Evangelium Ende heißt ja, dass Jesus noch viele, viele andere Wunder getan hat, aber dass die Bücher gar nicht ausreichen würden, wenn sie alle aufgeschrieben wären. Also es sind nur Beispiele. Ja. Nirgendwo ist festgeschrieben, dass Jesus nur 3 Tote auferweckt hat. Es sind halt 3 Beispiele. Ja. Wie viel er wirklich auferweckt hat, wissen wir nicht. Aber 3 Beispiele. Das heißt, wir haben Beispiele in der Bibel von dem, was Jesus getan hat. Und ein Beispiel ist eben zum Beispiel, dass er souverän mit Materie umgegangen ist. Er ist souverän mit Brot und Fisch umgegangen zum Beispiel. Er hat gesagt, hier habe ich Brot und Fisch, okay, hier habe ich 5000 Leute. Er hat sich nicht eine Sekunde von seinem Verstand aufhalten lassen, der ihm sicherlich auch gesagt hat, weil Jesus war ja nicht dumm, ja, auch als Mensch nicht dumm. Das heißt, natürlich hätte ihm sein Verstand gesagt, also mit 5 Broten und 2 Fischen, wo soll das hinreichen? Haben ja die Jünger auch gesagt, wo soll das hinreichen bei 5000 Männern plus Frauen plus Kinder? Also es waren wahrscheinlich um die 20.000 Leute mindestens. Ja, wo soll das hinreichen? Ja, aber er hat sich nicht eine Sekunde aufhalten lassen. Er wusste, welche Fülle in ihm war. Er wusste die Power, die in ihm war. Er wusste die Möglichkeiten, die in ihm waren. Und ich sage dir, die gleichen Möglichkeiten sind in uns. Und der Leib Christi muss sich zur gleichen Ebene erheben wie er. Er muss sich einfach bewusst machen, er muss einfach austreten aus diesen Verstandesbegrenzungen. Wenn du die Evangelien liest, dann solltest du es nicht lesen als Geschichten, tolle Geschichten vom Herrn Jesus, vom lieben Herrn Jesus von vor 2000 Jahren. Oh, ist das schön, oh, ist das schnuckelig. 5 Brote, 2 Fische, wie nett. Im Kinderkirche haben wir schon gemalt, die Fischlein und die Brotlein und so weiter. Und dann waren wir ganz begeistert. Aber keiner wäre je auf die Idee gekommen zu sagen, hey, das können wir auch. Aber das ist die Realität. Amen. Und ihr Lieben, es ist an der Zeit, dass wir da eintreten. Und es passiert in dieser Zeit. Halleluja. Es passiert. Es passiert. Weißt du, wir haben tatsächlich die letzten Jahre so viele Wunder gesehen, auch gerade in diesem Bereich der übernatürlichen Vermehrung. Einfach, weißt du sagst, ja, warum brauchen wir übernatürliche Vermehrung? Wir können uns ja alles kaufen. Aber weißt du, Gott liebt es einfach, seine Möglichkeiten zu demonstrieren. Neulich hatten wir eine Familie bei uns, die hatten Fleisch eingekauft. Und haben das war 1 Kilo Fleisch, hatten sie eingekauft. Und dann haben sie es in Tüten abgepackt. War es 1 Kilo? Ja, genau. Oder 800 Gramm, ich weiß nicht mehr genau. Oh, ich muss nachlesen. Ich will jetzt nicht lügen. Auf jeden Fall hatten sie eine bestimmte Menge Fleisch gekauft und während sie das Fleisch abgepackt haben in Plastiktüten, um es einzufrieren, hat sich es vermehrt. Und dann haben sie es in den Kühlschrank reingeräumt und in drei Packungen, sie haben es abgewogen, da war es schon deutlich mehr, als es war, als sie gekauft hatten. Dann hatten sie 3 Packungen, 3 Packungen verteilt und haben sie es in den Kühlschrank rein und dann hat sie gemerkt, während sie die Tüten in den Kühlschrank reintut, werden es mehr Tüten. Und am Ende hatten sie fast doppelt so viel Fleisch, sie haben es nachgewogen, sie hatten fast doppelt so viel Fleisch, wie sie ursprünglich gekauft hatten. Also Gott kann alles. Wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja, er hat grenzenlose Möglichkeiten. Einmal hatten wir eine Frau, die ist zur Gemeinde, zum Gottesdienst gefahren, fährt ungefähr 20, 25 Minuten zur Gemeinde. Und als sie losgefahren ist, war sie schon losgefahren, da stellt sie plötzlich fest, dass ihre Tanknadel ganz an der Seite ist, sodass also der Tank leer ist. Und sie sagte sich, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt zur Tankstelle irgendwo ausfahre und irgendwo hinfahre, wo es eine gibt, dann komme ich zu spät zum Gottesdienst. Dann hat sie sich gesagt, okay, aber ich weiß, damals waren wir noch in einer Gottesdienst-Location, wo gegenüber eine Tankstelle war. Und dann hat sie sich gesagt, okay, ich bete jetzt, dass der Herr mich führt und dass er den Tank so lange hält, bis ich bei der Tankstelle bin an der Gemeinde. Und dann ist sie zur Gemeinde gefahren, ist reingerollt, wollte tanken und dann sieht sie plötzlich, dass die Tanknadel wieder in die andere Richtung gegangen war. Und dann denkt sie, wow, ist ja der Hammer. Ich glaube, es war wieder gut halb voll oder so, der Tank. Und dann denkt sie, wow, ist ja der Hammer, kann ich ja noch ein bisschen fahren. Und dann hat sie nicht getankt. Und dann ist sie tatsächlich, ab diesem Tag ist sie mindestens ein halbes Jahr lang Auto gefahren, immer mit der gleichen Tankfüllung. Und der Benzin wurde einfach nicht weniger. Amen. Weißt du, Gott kann alles. Halleluja. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, Ölkrise, Gaskrise, was auch immer. Wir haben erlebt, dass Leute übernatürlich ihren Öltank aufgefüllt bekommen, haben alle möglichen Dinge. Substanzen können sich vermehren unter der Hand. Weißt du, alles ist möglich. Sogar dein Konto kann sich übernatürlich auffüllen. Ja, das geht jetzt aber gar nicht. Wie soll denn das gehen? Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja, das ist für deinen Verstand schwierig. Aber weißt du, wir haben so viele Zeugnisse auch in die Richtung. Wir haben zum Beispiel zwei Zeugnisse, die besonders stark sind von Leuten. Eine Frau, das erste war eine Frau in Hamburg, die dort einen sozialen Dienst und Randgruppen macht, also für Jesus einen sozialen Dienst und Randgruppen, wenig Geld hat. Und sie war bei so einem Herrlichkeits- und Wunderwochenende, wo wir in Hamburg gedient haben. Und wir haben Gott geglaubt, einfach für übernatürliche Versorgung und Wunder und so weiter. Und dann ist sie nach Hause gegangen. Am Montag hat sie ihr Bankkonto gecheckt und dann hat sie festgestellt, dass sie weiß bis heute nicht, woher das gekommen ist. Es war eine übernatürliche Überweisung, ein größerer Geldbetrag, wo sie nicht weiß, wo der herkommt, war einfach plötzlich auf ihrem Konto drauf und ihr Konto war wieder gut gefüllt. Also sie gesagt, danke Jesus, Halleluja, was für ein wunderbares Wunder, aber da war es noch nicht zu Ende. Jetzt kannst du schon mal raten, was passiert ist. Ein halbes Jahr später habe ich sie wieder getroffen und sie hat gesagt, ich hebe immer noch von diesem Konto ab. Ich habe nichts mehr eingezahlt seither, aber ich hebe immer noch von diesem Konto ab und der Betrag, der drauf ist, bleibt immer der gleiche, der war seit dieser Überweisung. Sagst du, hä? Sagst du, ja, ist Gott ein Bankbetrüger oder was ist er jetzt? Also, frag nicht deinen Verstand. Ich weiß nicht, wie Gott solche Sachen macht. Also, aber wir müssen unseren Verstand sprengen. Also wenn Jesus volle Autorität über die Materie hatte, dann haben wir auch volle Autorität über die Materie. Also du musst dich nicht damit zufrieden geben, dass du, weil sich dein Handy verloren hast. Wir haben so viele Zeugnisse von Leuten, die gebetet haben und ihr Handy ist wieder aufgetaucht an Stellen, wo sie schon 5-mal geguckt hatten. Das Krasseste, was ich gehört habe in der Richtung, was Handy angeht, ist eine Glory House Leiterin von uns, die im Urlaub war in Spanien und dort ihr Handy liegen hat lassen und verloren hat, ja, also war nicht mehr aufzufinden. Sie hat es erst gemerkt, als sie wieder in Deutschland waren. Und das Handy war weg und sie hat 5 Kinder und sie hat ihre ganze Familie zusammengerufen und hat gesagt, wir beten, dieses Handy taucht wieder auf. Ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wann, aber das taucht wieder auf. Sie haben die ganze Wohnung, also sie haben gebetet, dann haben sie die ganze Wohnung abgesucht, nichts war zu finden. Jeden Tag haben sie gebetet, dass dieses Handy wieder auftaucht. Wie viele Wochen? 3 Wochen lang. 3 Wochen lang haben sie jeden Tag gebetet, dass dieses Handy auftaucht. Sie haben jeden Tag die Wohnung abgesucht, wo es liegt. Nach 3 Wochen beten sie, suchen wieder die Wohnung ab. Da liegt das Handy auf der Kommode im Flur. Wo sie schon 3 Wochen lang jeden Tag geschaut hatten, da lag das Handy. Das nenne ich Beharrlichkeit. Amen. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest, aber ich hätte wahrscheinlich schon aufgegeben und mir ein neues Handy gekauft. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, Gott kann alles. Einmal habe ich bei einer Konferenz gedient, das ist schon ein paar Jahre her, bei einer Konferenz gedient und da war eine andere Predigerin und die hat ihr iPad dabei gehabt, um von dem iPad Bibelstellen vorzulesen während der Predigt. Das machen manche, ich nicht, aber sie hatte das dabei und hat gepredigt, Bibelstellen zitiert. Nach der Predigt hat sie ihr iPad eine Zeit lang in der Garderobe deponiert und liegen lassen und als sie wieder kam, kam sie ganz aufgeregt in den Sprecherraum und sagte, mein iPad ist verschwunden, mein iPad ist nicht mehr da. Ja, mein kostbares iPad ist nicht mehr da, war ganz aufgelöst. Und es war gerade die Zeit, in der ich so neu in diese Offenbarung der grenzenlosen Möglichkeiten Gottes reingegangen bin. Also habe ich zu ihr gesagt, du, ich bete jetzt und ich setze jetzt frei, dass dieses iPad irgendwo einfach übernatürlich wieder auftaucht. Und sie hat gesagt, okay, das glaube ich. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann haben wir reingesprochen und gesagt, dieses iPad taucht wieder auf. Jetzt pass auf, was passiert ist. Gott hat echt Humor. Ja. Am Montag drauf, nachdem die Konferenz zu Ende war, ist sie zu ihrem Arbeitsplatz gegangen. Ja, sie war Lehrerin von Beruf, nebenher auch, und hatte da einen verantwortungsvollen Job. Deswegen hatte sie ihr eigenes Büro. Und zu diesem Büro hatte nur sie den Schlüssel. Und das Büro war abgeschlossen über das Wochenende, weil sie war ja nicht da. Am Montagmorgen zieht es ihr Büro auf, geht in das Zimmer rein und dort auf ihrem Schreibtisch liegt das iPad noch aufgeschlagen an der Bibelstelle, die sie zitiert hat in ihrer Predigt am Wochenende. Halleluja! Also Gott hat grenzenlose Möglichkeiten. Amen. Einmal hat man eine Frau, der waren 3 Silberbarren gestohlen worden aus ihrem Tresor, weil den hatte sie offen stehen lassen, während Handwerker aus waren. Ja, und dann waren sie eine Botschaft gehört, da hatten wir auch eine Konferenz, war sie über Livestream dabei, die kommt da in Hamburg und hat sie die Botschaft gehört und plötzlich ist in ihr Glauben aufgestanden, dass sie gesagt hat, hey, diese Silberbarren können wieder zurück. Und dann hat sie reingesprochen, hat gesagt, wo immer die Silberbarren jetzt sind, wer auch immer sie geklaut hat, konnte keinem was nachweisen, ne? Ist auch schwierig. Da waren ja mehrere Handwerker und so weiter, und die haben gesagt, da waren wir nicht. Und dann hat sie reingesprochen und hat gesagt, es kann nicht sein, diese Silberbarren müssen zurückkommen. Ein oder zwei Tage später sagt Gott zu ihr, schließ einfach den Tresor nochmal auf, schau nach. Sie schließt den Tresor auf, das sind die 3 Silberbarren. Halleluja. Und ich weiß, dass sie die Wahrheit gesagt hat, weil sie hat uns einen von den Silberbarren dann geschenkt. Preis den Herrn. Amen. Hat sich gelohnt. Halleluja. Weißt du, Gott hat grenzenlose Möglichkeiten. Gott kann Gegenstände, die längst kaputt sind, kann er wieder reparieren, wiederherstellen. Waschmaschinen, Kühlschränke, haben wir alles schon gehabt. Kühlschränke, Autos, Fernseher, Mixer, Mikrowellen, Drucker, ja genau, Drucker. Staubsauger auch, ja, Amen. Er kann sogar den Staub aus deinem Staubsauger raussaugen. Halleluja. Halleluja. Also wie viele von euch sind bereit, ihr Denken sprengen zu lassen? Komm, streck mal deine Hand aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass in dir grenzenlose Möglichkeiten sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass es nicht irgendwo fern ist bei den 7 Bergen, hinter den 7 Zwergen, nein, bei den 7 Zwergen, hinter den 7 Bergen, sondern dass wir dein Leib sind, hier auf der Erde, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, wo immer hier Söhne oder Töchter Gottes sich ausstrecken nach verlorenen Gegenständen, das sagen wir jetzt auf übernatürliche Art und Weise. Du befiehlst deinen Engeln, Herr, nicht nur uns zu bewahren auf all unseren Wegen, sondern du befiehlst deinen Engeln auch Gegenstände wiederzubringen an Orte, wo wir sie wiederfinden. In Jesu Namen. Wir setzen es frei. Wir setzen diese Wunder frei, Vater. Wir setzen Wunder der übernatürlichen Vermehrung frei, Vater. Wir setzen Wunder der Versetzung im Geist von einem Ort an den anderen frei, Vater. Wir setzen Wunder der Rematerialisierung, der Dematerialisierung, der Neumaterialisierung frei, der Reparatur, Herr, in dem Namen Jesu. Ich sagte, wenn du einen Gegenstand hast, der repariert werden muss, übernatürlich, dann gebe ich dir eine Anweisung nur. Du nimmst es jetzt im Glauben für dieses Gerät in Anspruch. Wenn du nach Hause gehst, steckst du einmal den Stecker raus und dann wieder rein und dann wirst du sehen, was passiert ist. Und dann schreibst du mir eine E-Mail an wunder@glorylife.net, okay? Halleluja. Halleluja. Ja, wir kriegen ständig solche Zeugnisse. Immer wieder, immer wieder. Halleluja. Grenzenlose Möglichkeiten, übernatürliche Versorgung, übernatürliche Vermehrung, Zeichen und Wunder auch im Bereich der Finanzen, in Jesu Namen, Herr. Zeichen und Wunder in Bezug auf Kontobewegungen, Herr, in Jesu Namen. Gerade jetzt, in diesem Moment, setze ich diesen Schiff frei, auch für jemand hier im Raum, wo du sagst, wow, mein Konto irgendwie wird jeden Monat, ist der Kontostand wie niedriger. Es ist wie wenn es jeden Monat, ich meine, da geht ja immer auch wieder was drauf und so, durch dein Gehalt oder was auch immer, dein Einkommen. Aber es ist so, wie wenn es jeden Monat zurückgeht. Und ich setze da jetzt in dem Namen Jesus, will ich diese Wände frei. Wen betrifft es? Wink mal mit der Hand ganz schnell. Genau, okay. Ich setze es frei für dich jetzt in Jesu Namen, dass diese Wende kommt. Und anstatt, dass es weniger ist, jeden Monat sage ich jetzt Zunahme, Zunahme, Zunahme, Zunahme, Zunahme. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Was ich dir sagen muss, in dem Fall wichtig ist auch, dass du deinen Zehnten gibst. Ja, das ist wichtig, weil nicht, weil du dir was kaufen kannst, sondern weil es einfach ein Prinzip des Vertrauens an Gott ist. Ja, der Zehnte gehört nicht uns, sondern er gehört Gott. Und in dem Moment, wo du deinen Zehnten gibst, schaffst du Raum für die Versorgung, auch für die übernatürliche Versorgung Gottes. Ja, das sagt das Wort. Es ist nicht alttestamentlich, sondern es ist auch im Neuen Bund, auch im Neuen Testament. Jesus hat den Zehnten nicht aufgehoben als Prinzip, genauso wenig wie er das Gesetz von Saat und Ernte zum Beispiel aufgehoben hat. Das hat er nicht aufgehoben. Das gilt im Neuen Bund immer noch und es funktioniert immer noch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für übernatürliche Versorgung, Herr. Danke, Jesus, für übernatürliche Wunder, auch im Bereich des Materiellen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, auch für übernatürliche Bewahrung, ja, Versetzungen in Jesu Namen. Halleluja. Weißt du, denk an das Boot von Jesus, wo er reingekommen ist, in das Boot der Jünger. Ja, der Sturm tobte, er ging auf dem Wasser, dann ist er reingekommen ins Boot, dann hat er dem Wind befohlen. Der Wind hat sich gelegt und dann sagt die Bibel, und im nächsten Moment war das Boot an Land. Das überlesen wir oft. Es steht in einem der Evangelien, lies es nach. Im nächsten Moment war das Boot an Land. Der See Genezareth ist nicht so schmal, dass man da im nächsten Moment an Land ist, wenn man gerade noch in der Mitte ist. Der See Genezareth ist eigentlich ein kleines Meer. Ja? Das heißt, es braucht eine Weile, bis du da am Land bist. Aber er war im nächsten Moment am Land. Was ist da wohl passiert? Er hat das komplette Boot genommen und an einen anderen Ort versetzt. Er kann dein Auto an einen anderen Ort versetzen. Er kann übernatürlich Dinge, weißt du, er kann auch Dinge durch dich hindurchgehen lassen, dass sie dich nicht verletzen. Hatten zum Beispiel einen unserer Leiter auch, der hat es erlebt, der ist im Auto lang gefahren, eine Straße und in eine enge Kurve rein, wo man nicht um die Kurve sieht und wo nur im Prinzip nur 1,5 Autobreiten überhaupt durchgehen. Und er fuhr in die Kurve rein und da kommt ihm voll Karacho ein anderes Auto entgegen. Ja, und es war klar, das ist keine Chance, das ist 1,5 Autobreiten. Und er saust durch ihn durch und er sagte, was er noch konnte, war, er konnte Jesus schreien. Er hat nur Jesus geschrien. Und im nächsten Moment spürt er, wie ein Windzug an seiner Schulter vorbeigeht, wie wenn ihn das Auto gestreift hätte. Und im nächsten Moment sieht er das Auto hinter sich weiterfahren. Das heißt, das Auto war in dem Bereich, wo sein Auto war, offensichtlich durchsichtig geworden. Und alles, was er von dem Auto gespürt hat, war ein Luftzug. So kannst du es dir wissenschaftlich erklären. Amen. Ja. Verstehst du, solche Dinge passieren. Irina hat es auch mal erlebt. Mit einem Fahrradfahrer, das ist in eine Tankstelle eingebogen. Und da, vor unserer damaligen Gemeinde, wo wir da die Gottesdienste hatten, sie ist reingefahren in die Tankstelle und da sauste ein Fahrrad von links den Berg runter. Da geht es einen Berg runter. Volle Karacho. Warte mal, du musst es sagen, ja? Sonst kriege ich es nicht richtig zusammen. Okay, was war passiert? Es war ein Rennradfahrer und der kam von links und ich fahre in die Tankstelle rein und ich fahre einfach und ich habe ihn zu spät gesehen. Ich habe den nicht gesehen, dass der auf dem Fahrrad und der ist durch mich durch. Durch das und Auto ist, durch. Ja, und ist auf der anderen Seite weitergefahren. Ja. Amen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass wir die Fülle dessen sind, der alles in allem erfüllt. Das heißt, dass im Leib Christi alle grenzenlosen Möglichkeiten sind. Amen. Es gibt keine Begrenzung für die Möglichkeiten Gottes. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Also das gibt uns eine ganz neue Sicht. Also wir sind oft zu fixiert. Auch wenn es um unseren Körper geht. Ja, Heilung des Körpers. Also wir wissen so viele Dinge heutzutage. Die Ärzte wissen wirklich viele Dinge. Ja, man hat viele Dinge rausgefunden. Gerade die letzten 100 Jahre hat man viele Dinge rausgefunden, wie Sachen funktionieren. Und weißt du, das ist gut und das ist super. Und das dürfen wir auch nutzen, auch als Christen. Ja, es ist ja sowieso interessant, dass im Prinzip die Medizin wirklich diesen, ich sag mal, exponentiellen Fortschritt gemacht hat, ab dem Moment, wo der Leib Christi die Offenbarung für göttliche Heilung bekommen hat. Ja, das war ja erst ab Ende des 19. Jahrhunderts. Die ersten Heilungsdiener waren hier, wie heißt sie, die in der Schweiz, in ja? Dorothea Trudel, genau. Bei uns in Deutschland war es der Christoph Blumhardt im Schwäbischen. Ja. Das waren die ersten Heilungsdiener, die überhaupt eine Offenbarung darüber hatten, dass Gott heute noch heilt. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann die ersten richtigen Heilungsbewegungen. Und ab dem Moment können wir sehen, wie auch der medizinische Fortschritt tatsächlich parallel extrem nach vorne gegangen ist. Und deswegen ist es eine Gabe Gottes. Ich bin nicht gegen Ärzte, überhaupt nicht. Aber weißt du, wenn du zu sehr gefangen bist in dem, was ärztlich gegeben ist, dann bist du in deinem Denken begrenzt. Amen. Dann hast du nur noch begrenzte Möglichkeiten, wie was funktionieren kann, weil die Ärzte sagen ganz klar, wenn A ist, dann gilt B. Ja, wenn zum Beispiel so wie bei der Stefanie, wenn da drei dicke Tumore im Magenbereich sind, ja, dann sagen die Ärzte, da können wir nichts mehr machen, dann ist es vorbei. Dann ist das, nennt man so, ja, das haben halt die Ärzte so genannt, dann nennen sie das Krebs im Endstadium. Und dann hast du nicht mehr lang zu leben aus ihrer medizinischen Sicht. Aber weißt du, wer sagt, dass das so sein muss? Amen. Preis den Herrn. Stefanie hat es erlebt, ne? Vor 4 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Oktober 21, also vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren kam sie zu uns in den Gottesdienst. Das allererste Mal, dass sie bei Glory Life war. Mit 3 großen Tumoren im Bauchbereich, die tastbar waren. Ja, da gibt es die Zeugnis, ja genau. Halleluja. 3 große Tumore, die tastbar waren. Die Kraft Gottes hat sie erfasst während des Gottesdienstes. Am Ende des Gottesdienstes hat jemand von unserem Heilungsteam für sie gebetet. Und unter ihrem Gebet sind die Tumore in sich zusammengeschrumpft und vollständig verschwunden. Eine Woche später war sie vollständig krebsfrei. Halleluja. Preist den Namen. Also Gott hat grenzenlose Möglichkeiten. Oder die Anna aus Zellerina, unsere Glory Host Leiterin. Ne? Wie viele Jahrzehnte hattest du die Bluterkrankheit? Warte mal. Ha? Wie 6 Jahrzehnte. Sie hat es. Kennst du die Bluterkrankheit? Wer von euch kennt die Bluterkrankheit? Das ist eine Krankheit, muss ich erklären. Das ist eine Krankheit, die kann leicht zum Tod führen, weil wann immer du irgendwo eine offene Wunde hast, äußerlich oder innerlich, dann hört die nicht auf zu bluten. Ja? Das heißt, die lässt sich nicht still. Es ist eine Erbkrankheit meistens. Ja? Das heißt, Menschen haben das von Geburt an im Prinzip. Ja? Und die Anna hatte das 6 Jahrzehnte lang. Ne? Also so ungefähr so alt, wie du bist wahrscheinlich. Halleluja. Und dann sollte man eine OP machen an der Hüfte. Ne? War eine Hüft-OP dran. Dann haben die Ärzte gesagt, sie können sie nicht operieren, weil sie die Bluterkrankheit hat. Weil das gefährlich ist. Stimmt, so ist es? Ist richtig, oder? Also es war so, ich habe den Arzt konfrontiert, weil er gesagt hat, es könnte schlimm rauskommen oder auch einfach sein. Dann habe ich ihm gesagt, jetzt holen wir den Ilhan mal runter auf jetzt und den was holen wir runter? Also den Ilhan, was er alles, also er, nein, ich muss anders, darf ich, ne? Ja. Also er, das ist ein Arzt und der hat sehr einen diplomatischen Satz gesagt. Hochintellektuell und alles war beinhaltet. Ja. Und dann habe ich ihn konfrontiert und fragte ihn, ob ich recht verstanden habe, dass der Inhalt so lautet, dass ich je nachdem auch gleich verbluten könnte bei der OP. Dass du bei der OP verbluten genau. kannst, ja. Wegen der Bluterkrankheit. Ja, genau. Genau, okay. Und dann hat er ja gesagt. Okay, und dann war der Punkt, okay, was machen wir? Genau. Die OP oder nicht die OP? Genau, genau. So, und was ist dann passiert? Dann kam eine Ärztin und hat das Blut kontrolliert und hat nichts mehr gefunden. Von der Bluterkrankheit? Genau. Und seither bist du geheilt von der Bluterkrankheit? Ich... Also, du hast jetzt die OP gehabt auch, ne? Ich habe die OP gehabt, aber es hat trotzdem noch geblutet. Ja gut, das ist einiges, normal, dass bei einer OP blutet. Ja. Ja, ja. Nein, aber ich nehme das in Anspruch, dass Gott mich geheilt hat. Weil die Bluterkrankheit kann man ja im Blut feststellen. Ja, genau. In den Blutwerten. Und da war sie nicht mehr zu finden. Also es gibt schon noch verschiedene Blutwerte. Hoch, oben, die Kurve und unten. Ich weiß nicht, wie es genau war, aber ich bin... Aber der Arzt hat dann gesagt, nach der Untersuchung hat gesagt, jetzt ist kein Problem mehr mit der OP. Okay. Nach der OP dann hat er gesagt... Dann muss ich das nochmal genauer schreiben. Nach der OP hat er gesagt, wir sind dankbar, dass alles gut gegangen ist. Ja. Genau. Halleluja. Amen. Also Gott kann jede Krankheit heilen, egal ob das Krebs ist, ob das Bluterkrankheit ist. wie auch immer das ist, weißt du, was im Blut nachgewiesen wird. Wir hatten Leute, die hatten Hashimoto, der war, ist auch im Blut nachweisbar und dann danach war nichts mehr davon zu finden im Blut. Wir haben Leute, die hatten MS, kannst du auch im Blut nachweisen, danach war nichts mehr nachzuweisen von der MS im Blut. Also für Gott gibt es keine Grenze, was die Krankheit oder egal, weißt du, wie der Name heißt, der Krankheit ist völlig egal. Es gibt keine Grenze für Gott. Amen. Halleluja. Das heißt grenzenlose Heilung. Oder Beispiel, wir haben, glaube ich, ein Bild da von einer Frau, die hatte 30 Jahre lang immer epileptische Anfälle. Die war Ende 40, als sie zu uns kam das erste Mal, hatte immer epileptische Anfälle. Und Gott hat sie berührt im Gottesdienst und hat ihr, nee, das ist sie nicht, das ist jemand anders. Du musst unter Epilepsie gucken, da steht Epilepsie dran. Doch, da steht Epilepsie, genau. Die Andrea. Genau, ja, egal. Also, jedenfalls, sie hatte über 30 Jahre Epilepsie und kam in Gottesdienst. Gott hat ihren Glauben aufgebaut und dann hat sie seither nie wieder epileptische Anfälle gehabt. Das ist auch schon, ich weiß nicht, die ist inzwischen Glory-Host-Leiterin bestimmt 5, 6 Jahre her. Das heißt, es gibt keine Grenze. Weißt du, Gott sprengt unser Denken. Amen. Gott sprengt unser Denken, auch was kreative Wunder angeht. Ja, wenn du mal, lass einfach mal die verschiedenen Bilder durchgehen, Andrea, die in dem Ordner drin sind, dann können wir es mal sehen. Ja, zum Beispiel dieser junge Mann da, das war vor einem Jahr in Duisburg, dieser junge Mann, der hatte auch aufgrund epileptischer Anfälle, da hat Irina für ihn gebetet und dann gab es eine Aktivierung, so wie wir jetzt auch gleich eine Aktivierung machen, im Übernatürlichen. Und dieser Mann hatte durch einen epileptischen Anfall, den er gehabt hatte vorher, hat er seine Wirbelsäule so schwer verletzt, dass sie ihm einen Metallstab in die Lendenwirbelsäule unten rein operiert haben mit Querverstrebungen und Schrauben. Und man konnte die Schrauben auch tasten. Und dadurch hatte er natürlich die Bewegungseinschränkung hier im unteren Rückenbereich, konnte sich nicht mehr richtig nach unten bewegen und hatte außerdem totale Schmerzen und man konnte auch die Schrauben tasten. Und hier gibt er Zeugnis, nachdem ihm die Hände aufgelegt worden sind, dass er wieder völlig frei seine Wirbelsäule bewegen kann, dass die Schrauben nicht mehr zu tasten sind, dass die Schmerzen verschwunden sind. Also Gott hat offensichtlich hier ein kreatives Wunder getan, wo sich entweder Metall aufgelöst hat oder in eine andere stoffliche Substanz verwandelt hat. Das gibt es nämlich auch. Ja. Dass es einfach so wird, dass es nicht mehr stört. Ja. Wer von euch hat alles Metall im Körper und dieses Metall stört dich oder hindert dich in der Bewegung oder bewirkt Schmerzen auch? Ja. Manche Sachen sind ja auch drin und bewirken da, was sie sollen. Aber wer hat sowas? Ja. Wo es wirklich, okay, dann bist du, ist heute dein Tag, das zu empfangen. Amen. Mach mal das nächste Bild. Halleluja. Okay, diese Frau, die hier vorne steht vor mir, die hatte Skoliose, die hatte eine verkrümmte Wirbelsäule. Ja. Und ich habe die andere Frau, die farbige Frau, habe ich dazugerufen, weil ich habe gefragt, wer ist Krankenschwester hier im Raum? Und sie hat sich gemeldet, sie war zum ersten Mal in so einem Gottesdienst, hat sich gemeldet, kam nach vorne, ich habe zu ihr gesagt, schau die Wirbelsäule dir an, kannst du das bestätigen, dass da eine Skoliose ist? Sie ist die Wirbelsäule entlanggegangen im unteren Bereich, im Lendenwirbelbereich, hat gesagt, ja, ich kann die Skoliose feststellen. Dann haben wir ihr gedient, der Frau. Dann habe ich der Krankenschwester gesagt, so, jetzt fühl noch mal nach. Und als die Krankenschwester ihre Hand an die Wirbelsäule gelegt hat, hat sie angefangen zu weinen. Weil sie hat gesagt, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Die Wirbelsäule ist komplett gerade. Das heißt, die Skoliose war komplett verschwunden. Amen. Halleluja. Gott kann alles. Halleluja. Nächstes Bild. Diese Frau hatte, man kann es schlecht sehen hier, da die Beine, aber sie hatte in ihrem einen Oberschenkel, hatte sie eine Prothese einoperiert bekommen, weil sie einen schweren Oberschenkelhalsbruch gehabt hatte und deswegen ging es nur mit Prothese zu machen. Und diese Prothese hat sie behindert. Sie konnte zum Beispiel ihr Bein nicht mehr übers andere schlagen. Ja. Gott hat sie auch, das war auch in Duisburg, Gott hat sie da berührt, hat sie geheilt und hier demonstriert sie, wie sie ihr Bein wieder übereinander legen kann. Das war kurz der Moment danach, nachdem sie ihr Bein übereinander gelegt hatte und hat demonstriert und sie sagt, ich kann die Prothese nicht mehr fühlen. Sie ist nicht mehr zu tasten. Halleluja. Weißt du, Gott kann Prothesen aus deinem Körper rausnehmen und durch ein gesundes Körperteil ersetzen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Frag mich nicht, wie das geht. Was sind Gottes grenzenlose Möglichkeiten? Ich glaube einfach, weißt du, wenn ein Gammablitz, den Gott geschaffen hat, so viel Energie hat, dass die Sonne es in einer Milliarde oder in mehreren Milliarden Jahren nicht schafft, so viel Energie auszustrahlen, dann hat der wohl der Leib Christi so viel Energie, um zum Beispiel Metall zum Verdampfen zu bringen und gleichzeitig neue Knochen zu bilden. Amen. Einmal hatte ich einen Metallingenieur in so einem Gottesdienst und der sagte, kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, hey, ich habe, während du da gebetet hast, für jemanden mit Metall, ich bin Metallingenieur und ich weiß, wie verdampfendes Metall riecht. Und als du gebetet hast, habe ich gerochen, den Geruch von verdampfendem Metall. Da habe ich damals gesagt, okay, das ist ja vielleicht eine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Es verdampft einfach. Jetzt ist natürlich das Problem, Metall verdampft nur bei einer Temperatur von, was weiß ich, wie viel, 100 Grad. Also da wäre wahrscheinlich noch mehr verdampft, wenn das so tatsächlich so physisch wäre. Aber es ist trotzdem interessant. Weißt du, Gott gibt uns manchmal interessante Erklärungen. Amen. Was hatten wir gerade noch für ein Bild? Ja, genau, das ist ein Ehepaar, die konnten keine Kinder kriegen. Die Ärzte haben gesagt, wenn sie überhaupt eine Chance haben, durch In-vitro-Fertilisation, das hatten sie auch probiert, das hat aber nicht funktioniert, konnten keine Kinder kriegen. Ich hatte in dem Gottesdienst ein Wort der Erkenntnis, dass eine Frau da ist, die kein Kind kriegen kann medizinisch, aber Gott möchte ihr ein Kind geben, habe für sie gebetet. Ein paar Monate später ist sie schwanger geworden und jetzt hat sie einen Samuel. Halleluja. Amen. Der ist jetzt auch schon 3 Jahre alt, glaube ich. Preis den Herrn. Ja, diese Frau, ich glaube, das Bild war eigentlich nicht drin, ich weiß nicht, was du für eine Serie hast, genau. Aber es sind alles starke Bilder, geh mal weiter. Ich kann jetzt nicht alles sagen. Hä? Okay, komisch, dann hast du die falsche Serie. Du hast wahrscheinlich nicht die September 2025, sondern die Reste oder so. Ich weiß nicht. Okay, also gut, dann zeige ich mal hier, diese Frau, die hatte ein Implantat im Ohrbereich. Und weil sie nicht richtig hören konnten, hatten die Ärzte es versucht mit dem Implantat. Und daraufhin hat sie aber auch nicht besser hören können als vorher. Sie konnte nämlich eigentlich gar nichts hören in dem Ohr, wo das Implantat drin war, trotz Implantat. Und Gott hat im Gottesdienst so gewirkt. Und seither, die ist ja inzwischen Leiterin von Glory Life in St. Pölten in Österreich. Und Gott hat ihr wirklich das Ohr komplett wiederhergestellt. Sie kann wieder völlig normal hören. Medizinisch nicht wirklich zu erklären. Ja? Die Ärzte haben ja nichts verändert an dem Implantat. Und jetzt kann sie wieder normal hören. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ich habe noch andere Beispiele auch von Leuten, die Metall einoperiert hatten. Eine Frau, die hatte ein Metallteil im Arm einoperiert. Dann konnte sie wieder ihren Arm bewegen. Das Metall war nicht mehr zu tasten und so weiter. Wir haben so viel. Das sind alles diese Bilder, die sind alle nur aus den letzten paar Monaten. Das ist jetzt nicht aus den letzten 15 Jahren, wenn ich das alles aufzählen würde. Also es sprengt einfach dein Denken. Amen. Wie viele von euch sind bereit, sich heute ihr Denken sprengen zu lassen vom Heiligen Geist? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer von euch hat heute hier, wer du bist hier und du streckst dich aus und gerade jetzt auch, als wir davon gesprochen haben, einfach von den grenzenlosen Möglichkeiten, auch im Bereich körperlicher Heilung, ist bei dir eine Hoffnung angesprungen, ein neuer Glaube angesprungen, einfach, dass Gott auch deine Sache heilen kann, egal wie Ärzte das genannt haben mögen, egal welche Art von Wunder das braucht, egal ob das ein kreatives Wunder ist oder was auch immer. Wer von euch hat da neuen Glauben, neue Hoffnung bekommen? Okay. Halleluja. Steht ihr einfach mal auf. Steht einfach mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Weil jeder, ich glaube, dass jeder jetzt sein Wunder empfangen wird. Und ich kann natürlich logischerweise nicht jedem jetzt persönlich dienen, aber jedem wird jetzt persönlich gleich gedient. Und zwar folgendermaßen. Alle die jetzt noch sitzen, schaut euch einfach mal um, wo jemand steht. Die stehen, streckt einfach mal eure Hand aus, sodass wenn die anderen sich jetzt auch hinstellen, dass sie dann sehen, wo jemand die Hand aufgestreckt hat. Und ihr jetzt sitzt, geht einfach mal auf jemanden zu, der seine Hand ausgestreckt hat, okay? Geht einfach mal auf jemanden zu, der seine Hand ausgestreckt hat und legt einfach die Hand auf die Schulter. Legt einfach die Hand auf die Schulter, okay? Legt einfach die Hand auf die Schulter. Halleluja. Okay, so, wenn du jemand hast, der neben dir steht, der die Hand auf die Schulter jetzt gerade legt, dann nimm einfach die Hand runter. Okay, aber es sind noch einige, die Hand oben haben, schaut mal, wo da noch Leute sind, geht einfach auf die zu. Ja, geht einfach auf die zu. Halleluja, danke Jesus. Legt einfach die Hand zu ihnen auf die Schulter. Und ich glaube, es sind ein paar mehr, die ihre Hand gehoben haben, als die sonst frei sind. Also ihr, die eure Hand noch gehoben habe, die jetzt bei denen, also da, wo jemand steht, nehmt die Hand einfach runter. Da, wo jemand steht, nehmt die Hand runter. Okay, da sind noch 3, 4 Hände. Ihr 5, 6. Die, die jetzt die Hand noch gehoben haben, schau dich einfach mal um, wo jemand anders ist, der auch seine Hand gehoben hat. Und geh einfach auf die Person zu. Geht einfach aus den Reihen schnell raus und schaut einfach, wo um euch herum noch jemand ist, der die Hand auch gehoben hat. Weil dann müsst ihr einfach füreinander im Wechsel, dann müsst ihr einfach einander im Wechsel dienen. Okay? Dann müsst ihr einander im Wechsel dienen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Hat jetzt jeder jemand? Okay, ich sehe keine Hand mehr. Das heißt, bei jedem steht jemand. Okay, da ist noch jemand. Okay, dann geht da noch jemand. Ist noch jemand da, der noch frei ist? Der noch jemand die Hand auflegen kann? Du bist noch frei? Ja, genau. Dann geh auf die Dame im Rollstuhl zu. Ja, die hat ihre Hand gehoben. Ja? Okay, so. Jetzt Folgendes. Ich sage euch jetzt genau, was wir machen. Ich demonstriere es euch, besser gesagt. Ja, was wir jetzt machen werden als Erstes, du wirst jetzt die Person fragen als Erstes, was das Problem ist in ihrem Körper. Ja? Und sie wird dir einfach ganz in aller Kürze sagen, okay, ich brauche ein neues Hüftgelenk oder die Ärzte haben Krebs diagnostiziert, da ist ein Tumor, der muss sich auflösen. Einfach kurz, du musst nicht die ganze Diagnose jetzt haben der letzten Jahrzehnte, sondern einfach nur, wo brauchst du jetzt ein Wunder, okay? Frag mal die Person. Frag einfach jetzt mal die Person, wo sie ein Wunder braucht. Noch nichts sonst machen. Einfach nur fragen. Einfach nur fragen. Okay, noch nichts beten oder so? Auch noch nichts beten? Auch keine langen Krankheitsgeschichten? Sondern einfach in aller Kürze, wo ist das Problem, wo brauchst du ein Wunder? Okay, jetzt pass auf. Jetzt müsstet ihr die Diagnose haben. Jetzt pass auf. Ich sage euch, wie es geht, was wir machen. Und ich möchte es ganz kurz demonstrieren. Ist jemand da? Ich hatte den Eindruck, ich glaube, dass jemand da ist. Und du hast ein Geschwür oder einen Tumor in deinem Körper und deswegen auch konkret aktuell Schmerzen in deinem Körper. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Schmerzen? Du hast ein Gewächs oder Geschwür oder Tumor in deinem Körper? Nein. Wer hat ein Geschwür oder ein Tumor in seinem Körper und deswegen akut aktuell Schmerzen? Ist da jemand? Okay, ist da niemand? Ah, hier. Da auch? Bei dir? Du hast aktuell Schmerzen und du hast auch aktuell Schmerzen? Okay, komm einfach mal her. Komm du mal her. Ich kann es nur mit einer Person demonstrieren. Ich jetzt mal kurz die Dame da. Ja. Okay, weil ich möchte einfach, nur komm zu mir. Nur mutig. Halleluja. Wo hast du die Schmerzen? Ach so, nein, du hast keinen Tumor. Nein. Nein, ich habe gesagt, nee, Moment, das ist was anderes. Nein, ein Tumor oder ein Geschwür und du hast deswegen aktuell Schmerzen. Ist da jemand? Da zeigt jemand hin, wer? Ah, du hast keine Schmerzen. Ach so, der ist operiert. Okay, das ist was anderes. Ist jemand da, der akut aktuell Schmerzen im Darm-Verdauungstrakt hat? Aktuell Schmerzen im Verdauungstrakt. Keine Schmerzen, aber funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ne? Aber Schmerzen im Verdauungstrakt. Hat jemand Schmerzen im Verdauungstrakt? Aktuell Schmerzen im Verdauungstrakt? Ja, ihr seid schon alle geheilt hier. Hm? Komm mal. Okay. Ist jemand... Hä? Gestern. Nein, ich meine aktuell. Okay. Ist jemand da, weil... Ist jemand da, du hast aktuell Schmerzen auf der Brust, im Brustbereich? Da sind Schmerzen. Ist da jemand? Schmerzen im Brustbereich? Ihr habt alle... Nein. Jetzt, ich will was demonstrieren. Deswegen, ich brauche da ganz konkret jemand. Okay. Ist überhaupt noch jemand da, der noch aktuell Schmerzen hat? Okay. Was hast du? Hast du jetzt aktuell Brustenge? Okay, komm einfach her. Das tut's. Ja, ist okay. Ich will einfach was haben, wo man... Du hast akute Schmerzen. Okay, jetzt komm einfach her, jetzt bist du schon da. Halleluja. Okay, du hast Enge und du das merkst du beim Durchatmen, oder? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe 50 Kilo Steine auf dem Brust. Okay. Im Moment ist das nicht so schlimm, aber ein bisschen. Aber manchmal ist es extrem schlimm. Okay, also, pass auf, das ist eine leichte Sache. Also. Super, super, danke. Preist den Herrn. Leg einfach mal die Hand auf die Brust. Jetzt schaut gut zu, was ich mache, einfach weil das werdet ihr jetzt gleich auch machen. Du wirst jetzt gleich die Person, die neben dir steht, fragen, darf ich die Hand auf die Stelle legen, wo das Problem ist. Wenn es eine Stelle ist, wo man besser nicht die Hand drauf legt, dann legst du einfach die Hand auf den Kopf. Wenn es eine Stelle ist, wo vielleicht ein bisschen, zum Beispiel Mann, Frau, ich will jetzt nicht meine Hand unbedingt da drauf legen, dann sage ich einfach, leg du die Hand drauf und dann lege ich meine Hand auf ihre Hand, okay? Einfach als ein Kontaktpunkt, ja? Und dann machen wir Folgendes. Wir werden gleich alle zusammen zuerst in Sprachen beten. Ja, wir beten einfach eine Runde in Sprachen. Und dann, wenn wir in Sprachen gebetet haben, dann geben wir einen Befehl. Ja, das heißt, wir werden jetzt nicht bitteln und betteln, weil Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, bittet um Heilung für die Kranken, sondern er hat gesagt, heilt die Kranken. Ja, das heißt, wir werden mit Autorität und im Bewusstsein, dass wir der Leib Christi sind, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Weißt du, du bist ein Teil des Leibes von Christus hier auf der Erde. Das heißt, dieselbe Energie fließt durch dich hier auf der Erde. Und in diesem Bewusstsein sprichst du einfach rein und sagst, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt dieser Brustenge, diesem Druck, zu weichen durch die Kraft des Heiligen Geistes, diesem Gewicht herunterzukommen, diese Enge sich zu lösen in Jesu Namen. Und ich befehle diese Freiheit, so wie sie im Himmel ist, so jetzt hier auf der Erde in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Das ist schon sehr gut, was sie macht. Sie dankt dem nämlich. Halleluja. Pass auf, das ist sehr gut, wenn du dankst. Und dann mach etwas Zweites. Dann sag zu der Person und sag so, und jetzt tust du etwas, was du vielleicht vorher so nicht tun konntest, wenn das möglich ist. Deswegen wollte ich was, wo man was sehen kann. Verstehst du? Deswegen jetzt hier, sage ich jetzt einfach in Jesu Namen, atme einfach tief ein und aus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. bleib mal hier, bleib mal hier. Halleluja. Danke, Jesus. Das heißt, die Enge ist verschwunden. Ja. Ja. Amen. Merkst du nicht mehr? Nein. Das Gewicht ist weg. Ja. Halleluja. Dann geben wir ihm die Ehre. Amen. Halleluja. Okay. Also, jetzt fragt die Person, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, wo das Problem ist? Ja? Wie gesagt, mach es so wie ich. Entweder die Hand drauf, dann die andere Hand drauf oder Hand auf den Kopf. Und dann, Achtung, wir beten alle zusammen in Sprachen. Als erstes beten wir alle zusammen in Sprachen, okay? Dann werde ich von vorne, hört nochmal zu. Hört nochmal zu. Wir beten alle zusammen in Sprachen. Und dann werde ich von vorne beginnen, den Befehl zu geben, kreative Wunder in Existenz sprechen, verschiedene Dinge ansprechen. Und du sprichst die Sache an, die in dem Körper ist, den du jetzt vor dir hast. Okay? Das heißt, du gibst den Befehl, so wie ich gerade den Befehl gegeben habe. Und am Ende aktivierst du das Wunder. Wenn es etwas ist, was man nicht sofort testen kann, was Inneres, was ich, ein Tumor, wo keine Schmerzen sind oder so, dann dankt einfach gemeinsam Gott. Sag zu der Person, hüpf mal dreimal auf und ab, so wie die Frau gerade auf und ab gehüpft ist und sagt, danke Jesus, ich bin geheilt, okay? Dann nehmen wir es einfach so im Glauben in Anspruch und natürlich testen wir es dann mit dem Arzt und dann schreibst du einfach im Nachhinein eine E-Mail, was passiert ist. Aber alles, was du sofort testen kannst, teste es sofort. In Jesu Namen. Seid ihr bereit? Hand drauf, wir fangen an in Sprachen zu beten. Okay, alle gemeinsam. Korabasia kananamashi kananalamasanda lalalalalala. Oh Vater, wir danken dir, dass wir der verlängerte Arm Gottes hier auf der Erde sind, Herr, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Danke für deinen Leib, Herr. Und als Teil deines Leibes sprechen wir und in dem Namen Jesu Christi geben wir jetzt den Befehl und wir setzen die kreative Kraft Gottes frei in all diesen Körpern. Wir befehlen jetzt Organe in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Wirbel in die Ordnung Gottes zu kommen. Gib den Befehl jetzt, gib den Befehl jetzt, den spezifischen Befehl. Wir befehlen Knie in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Augen in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen Ohren in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi Schmerzen jetzt zu weichen, Bewegungseinschränkungen zu gehen, Tumore sich aufzulösen, Gewächse zusammenzuschrumpfen, in dem Namen Jesus neue Bandscheiben, neue Wirbel, neue Muskeln, neue Nervenverbindungen, in dem Namen Jesu Christi, Synapsenverbindungen im Gehirn. Vater, wir setzen es frei in der Kraft des Heiligen Geistes, in diesen Körpern jetzt, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, Herr, wir danken dir für deine Kraft, die jetzt wirksam ist. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, wir danken dir, Jesus, gib den Befehl mit Entschiedenheit. Halleluja, und sobald du den Befehl gegeben hast, dann eine halbe Minute einfach nichts denken, einfach die Kraft Gottes reinlassen in Jesu Namen. Wir sagen jetzt neue Körperteile. Oh, neue Nerven, neue Sehnen, neue Bänder. Oh, Metall verwandelt sich in Knochensubstanz. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. So, und dann sprich zu der Person und sag, jetzt tun wir etwas, was wir vorher nicht tun konnten. Jetzt bewegen wir etwas. Jetzt halten wir im Glauben Ausschau. Oh, jetzt halten wir im Glauben Ausschau nach dem Wunder. Das heißt, du tust etwas, was du vorher vielleicht so nicht tun konntest. Du bewegst etwas. Du schaust in die Ferne. Du schaust auf die Nähe. Du schnackst an dem Ohr, wo das Ohr vielleicht schwerhörig war. Oh, du gehst an einen ruhigen Ort und testest, ob der Tinnitus verschwunden ist. Vielleicht musst du aufs Klo gehen, um zu checken, ob der Knoten weg ist. Oder um zu checken, ob das Überbein weg ist. Oder das Ganglion verschwunden ist. In Jesu Namen. Jetzt ist die Zeit der Aktivierung. Jetzt tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und dann dankst du dem Herrn. Dann dankst du dem Herrn. Oh, dann danken wir dir, Jesus. Wir danken dir für deine Wunderkraft, Herr. Wir danken dir für deine Wunderkraft hier, Herr. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Wir danken dir für deine Wunderwirksamkeit, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du kannst auch für die andere Person noch reinsprechen, wenn beide ein Wunder brauchen, dann darfst du auch wechseln und dann einfach der anderen Person genau das Gleiche. Du befiehlst jetzt in Jesu Namen, Ohren geht auf, Augen geht auf, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater für deine frische, erneuernde, kreative Kraft. Bewegungseinschränkungen weichen. Ja, Metall, wie wenn es es nie gegeben hätte. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Normale Sehfähigkeit, Schleier verschwindet. Oh, Schwerhörigkeit verschwindet in Jesu Namen. In Jesu Namen. Also, jetzt nochmal aktivieren. Nochmal aktivieren. Etwas tun, was vorher nicht ging. Einfach etwas checken, was vorher nicht ging. Halte Ausschau. Manche Sachen kannst du nicht sofort checken, wie ich gesagt habe. Dann danke ihm einfach. Sag, danke Jesus für deine heilende Kraft. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Jesus. Oh, Rabasikadarabashikadarada. Okay. Halleluja. Ja, manche Sachen, da musst du vielleicht an den stillen Ort gehen, um das zu testen. Danke, Jesus. Aber test es jetzt. Wenn du Treppen laufen musst, um es zu testen, dann lauf einfach die Treppen da einmal die Treppe hoch und wieder runter. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er schon getan hat. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Pass mal auf. Wer von euch, ich möchte mal kurz sehen, wer von euch konnte jetzt feststellen, dass die Beschwerden oder die Probleme oder was auch immer es war, woran du es einfach sehen konntest, dass da ein Problem war, dass die Probleme entweder zu 100% weg sind oder zumindest deutlich zurückgegangen sind, 80% oder so zurückgegangen sind. Wink einfach mal mit der Hand. Check es einfach jetzt, wenn du es noch nicht gecheckt hast, bei dir hier drüben, bei dir da. Wink einfach mal mit der Hand, sodass ich es sehen kann. Auch hier 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo noch? Wink einfach mit der Hand. Auch hier da hinten. Check das einfach bei dir auch. Ja, 9. Danke, Jesus. Ja, check das einfach weiter. Tut einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Manche sind noch dabei. Einige laufen noch Treppen und so weiter. Pass mal auf, ganz schnell. Einfach alle die, die jetzt sagen können, hey, bei mir ist ein Wunder passiert. Ja, komm einfach ganz schnell nach vorne. Gib einfach Zeugnis, was Gott getan hat. Lass uns Jesus die Ehre geben. Lass uns hören, was Jesus für dich getan hat. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Du hattest ein Zeugnis, genau, einfach kommt einfach alle zusammen. Kommt einfach alle nach vorne. Und einer nach dem anderen kann Zeugnis geben. Wir können hier in der Reihe uns aufstellen. Einer nach dem anderen kann Zeugnis geben, was passiert ist. Okay, kommt einfach schnell nach vorne. Alle die ein Wunder bezeugen können, kommen einfach schnell nach vorne. Wie gesagt, manche Sachen kannst du nicht sofort bezeugen, aber wenn du jetzt einfach merkst, da ist was passiert, dann komm einfach schnell nach vorne und lass uns einfach die Zeugnisse hören, was Jesus getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt pass auf. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Ja, ein Schlüssel, um wirklich eine Kultur des Übernatürlichen in der Gemeinde Jesu aufzubauen, ist, dass wir Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat. Ja, manche Leute, manche Christen sagen, oh, erzähl doch nicht so viel von den Wundern, die Gott getan hat. Du machst Leuten falsche Hoffnungen. Nein, ich setze einfach ein Zeugnis in den Raum, was Jesus getan hat. Und das Wort Gottes sagt, das Zeugnis von Jesus ist wiederum Weissagung für weitere Dinge, die Gott tun will. Das heißt, während wir jetzt diese Zeugnisse hier hören, wird schon wieder weiter Kraft freigesetzt, Glaube freigesetzt, auch hier im Raum. Das heißt, es ist kein Wunder, wenn hier Zeugnis gegeben werden und nachher sind Leute, die plötzlich aufstehen und sagen, oh, bei mir ist es jetzt auch passiert, bei mir ist es jetzt auch durch. Gerade vorher war es vielleicht schon ein bisschen besser, aber jetzt ist es ganz gut. Dann darfst du dich gerne auch noch anstellen und erzählen, was passiert ist, okay? Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Preist den Herrn, was hat Jesus für dich getan? Ich hatte meine Wirbelsäule, ich hatte ein hohles Kreuz. Hohlkreuz, ja. Ja, und ich fühlte währenddessen, dass gebetet wurde, dass wie jemand nach hinten zieht. Wow, die Wirbelsäule, ja, also so. Das Hohlkreuz raus. Ja. Wow, und jetzt hattest du Schmerzen oder so vorher? Ich kann wieder so ohne, ich hatte immer Schmerzen. Du hattest immer Schmerzen? Ja. Und jetzt? Nichts. Nichts? Nichts. Wow, das hört sich für mich nach kreativen Wundern an. Ja. Das hört sich für mich nach kreativen Wundern. Ich weiß nicht, ist ein Arzt hier oder eine Krankenschwester, die beurteilen kann, was ein wirklich extremes Hohlkreuz ist? Du? Physiotherapeut. Jetzt schau mal. Ich meine, jeder hat ja da eine gewisse Höhlung, aber ist das über das normale Maß hinaus? Nein, ist normal. Das ist normal. Ja. Das ist normale Höhlung. Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Was sagst du? So cool. So cool. Amen. Das würde ich auch sagen. Das ist wirklich cool. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Wenn du was Ähnliches hast, du kannst es gerade jetzt ziehen im Geist. Ja? Vielleicht sitzt du hier und du merkst plötzlich, bei mir wird es auch nach hinten gezogen. Plötzlich spürst du die Rückenlehne am Rücken, wo du sie vorher nicht gespürt hast, weil Gott dein Hohlkreuz rauszieht. Amen. Was ist bei dir passiert? Es ist nicht das Zeugnis, das sie jetzt für mich gebetet hat, sondern das mit dem Fuß vorher. Ah, vorher, im Lobpreis war das. Ich glaube, heute Morgen war das. Ja, genau. Okay, was ist passiert? Darfst du auch erzählen? Er ist viel, viel, viel besser geworden, noch nicht ganz gut. Aber du hast sehr starke Schmerzen gehabt, hattest du gesagt. Ja, Wenn auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Stärkste ist, wie stark war der Schmerz, als du hierher kamst? Boah. 5. 5, also mittelstark. So, ja, okay. Ja. Und jetzt, wie ist es jetzt? Auch auf der Skala von 1 bis 10? 3, 2, so. Mhm, also eher schwächer. Ja. Okay, das heißt, was wolltest du noch sagen? Etwas anderes. Okay, das heißt, Gott ist gerade jetzt da drauf, Gottes Kraft ist drauf. Ich möchte dir sagen, auch wenn bei dir gerade jetzt vielleicht Dinge ein bisschen besser geworden sind, weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott drauf ist und dass er weiter arbeitet. Das heißt, es ist wichtig, dass du dich drauf stellst, dass du sagst, danke Vater für deine heilende Kraft. Wenn der Schmerz durch ein Wunder, das ist ja ein Wunder, wenn es auf einen Schlag passiert, dass der Schmerz weniger wird. Ja, wenn das passiert, dann will Gott den Schmerz von uns ganz rausziehen, definitiv. Und du musst dich einfach nur drauf stellen im Glauben, dass das passiert. Amen. Und gerade jetzt, während wir hier sind, trete ich dir einfach mal ein bisschen auf die Zehen. Halleluja. Der das gute Werk begonnen hat, der vollendet es auch jetzt in Jesu Namen. Amen. Und etwas anderes wollte ich noch sagen. Vor Jahren hatte ich auch eine Skoliose. Ah, okay. Vor vielen Jahren. Und die wurde auch geheilt durch jemanden, der mir die Hände aufgelegt hat. Halleluja. Amen. Ja, das sehen wir immer wieder. Das folgt uns auch, dieses Wunder. Halleluja. Pass mal auf, machen wir es so ein bisschen. Wie ist es denn jetzt? Noch gleich. Okay, so 2-3 ungefähr? Ja. Okay, ja. Das heißt, du stellst dich einfach weiter drauf und Gott wird es einfach voll ins Weg gehen lassen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also Jesus hat meine Hand geheilt. Was ist da gewesen? Ich hatte eine Fallhand vor einem Jahr bekommen. Eine Fallhand, was ist das? Fallhand, also meine Hand war so, ich konnte meine Finger nicht bewegen. Nein, das heißt, sie war in dieser Stellung. Genau, durch Borreliose, durch einen Zeckenstich habe ich das bekommen. Genau. Oh, ich habe noch nie das Wort Fallhand gehört. Fallhand, also das war wirklich so wie eine Hemiplegie. Das heißt, du konntest nicht so machen? Nein, ich konnte nicht so machen. Seit einem Jahr? Seit einem Jahr und ich bin im Glory House gekommen in Filderstadt. Ja. Sie haben dort gebeten für mich. Ja. Und ich habe gesehen, wie das Fleisch wächst da. Ja. Wie es wächst, meine Hand. Ja. Und jetzt, nach einem Jahr, ist sie komplett geheilt. Ich habe wieder Kraft. Halleluja. Ich kann wieder arbeiten in der Pflege. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann es bewegen ohne nichts. Wow, das ist ja der Hammer. Das ist ein Wunder für Jesus. Das heißt, man muss eigentlich genau sagen, Fallhand heißt eigentlich eine gelähmte Hand. Die Hand war gelähmt. Genau. In einer bestimmten Position so, gelähmt. So, ich konnte nicht das. Und jetzt ist sie komplett. Und jetzt kann ich bewegen, meine Finger bewegen, ich kann arbeiten. Halleluja. In der Pflege. Wow. Und hat ein Wunder geheilt. Ja. Halleluja. So danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Der Hammer. Darfst du kommen? Was hat Jesus für dich getan? Ich hatte seit einiger Zeit Arthrose diagnostiziert bekommen an der Hüfte und am linken Knie und am rechten. Aha. Und man hat mit mir gebetet jetzt und ich hatte sehr, sehr Schmerzen eigentlich. Aha. So auf der Skala von 1 bis 10, wie stark? Ja, bis 10. Ja, so stark, bis 10. Ich konnte fast nicht mehr laufen. Oder? Oh. Und wo waren die Schmerzen? Vor allem im Knie, oder? Hauptsächlich hier, ja. Ich weiß nicht, habe ich das irgendwie verdreht. Okay. Aber rechts auch und von der Hüfte. Okay, und was ist jetzt passiert? Ich kann wieder gehen, es läuft. Du kannst wieder schmelzen. Gehen? Ja. Halleluja, renn mal ein bisschen, komm. Halleluja, wow. Juhu. Danke, Jesus. Wow, ich mache eine Runde Jogging hier. Halleluja. Wow, ist ja der Hammer. Halleluja. Pass mal auf, stopp mal. Du rennst ja hier wie eine Joggingrunde. Ja. Keine Schmerzen mehr? Nein. Keine Schmerzen? Vielleicht die Symptome, dass ich meine, ich muss hinken, oder wie sagt man hinken? Ah, das ist noch in deinem Kopf gespeichert. Ja. Aber du bist ja null gehinkt, als du da rumgerannt. Ja, ich konnte das nicht mehr. Wie lange konntest du das nicht mehr? Ja, sicher 2-3 Monate. Aha. Dass du gar nicht mehr laufen konntest? Ja, laufen schon, aber mit Mühe. Ja, okay. Zeig mal, wie du gelaufen bist die letzten 2-3 Monate. So. Wow. Und jetzt renn noch mal eine Runde. Komm, renn noch mal eine Runde. Halleluja. Wow, das ist vorher, nachher. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Darf die nächste Person kommen. Genau. Danke, Jesus. Amen. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Darfst du einen Platz? Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit 55 Jahren Probleme mit dem Rücken nach einem Unfall. Yeah. Und im März hatte ich noch 9 Spritzen im Spital und er hat gesagt, wenn das nicht hilft, kann ich Ihnen nicht mehr helfen. 9 Spritzen waren das? 9, Im März? Ja. Und hat es geholfen? Furchtbare Schmerzen gehabt. Nachher. Und du hattest diese Schmerzen auch, als du hierher kamst? Ja. Ja. Auf der Skala von 1 bis 10, wie stark? Ja, sagen 6 vielleicht. Am schlimmsten ist es beim Liegen und beim Sitzen. Ah ja, okay, dann ist es noch stärker. Okay. Und ich konnte das Bein nicht so seitwärts nehmen. Konntest du nicht, das kannst du jetzt wieder. Das geht besser. Halleluja. Es arbeitet wirklich. Es ist heiß. Du merkst es, ja. Die Schmerzen sind auf jeden Fall zurückgegangen. Konntest es gar nicht machen. Nein, das Halleluja, danke Jesus für dein Werk, Herr. Danke, Herr. Du hast das gute Werk begonnen. Wow, Jesus. Halleluja. Das konntest du auch nicht machen. Rückwärts, doch, aber rückwärts geht's. Halleluja, Amen, erst drauf, noch mehr. Danke, Jesus. Halleluja. Lauf deines Weges, Halleluja. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich habe Arthrosen in auch Arthrosen. Beiden Knien. Beide Knie? Und deine sieht so aus, das Knie. Okay. Und das ist der normal, das da. Okay, und was ist jetzt passiert? Ich kann besser bewegen. Du kannst jetzt wieder bewegen mehr? Ja, besser. Also das heißt, vorher, was konntest du nicht machen? Oder? Ich kann schon laufen, aber nicht. So bist du vorher gelaufen? Ja, jetzt viel besser. Jetzt geht's besser, okay? Ja. Das heißt, Gott hat da begonnen zu wirken in diesen Knien. Ja. Spürst du, wie es arbeitet in den Knien? Jetzt im Moment nicht. Nein. Jetzt im Moment nicht. Dann gehe ich jetzt nochmal drauf und setze die Kraft nochmal weiter frei. In Jesu Namen, lass die Hand weg. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, dass du weiter an diesen Knien arbeitest, Herr. Und dass sie komplett in die Ordnung Gottes zurückkommen jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Und dass sie wieder läuft wie ein junges Reh. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen, ja. Jetzt lass weiter arbeiten. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, das sieht schon besser. Wow. Wow. Hey, das sieht schon viel besser aus. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Also ich habe seit vielen, vielen Jahren Nackenprobleme von Schleudertraumas. Genau. Und die letzte Zeit war es wieder sehr mühsam. Einfach das Bewegen und ständig Schmerzen und so. Und jetzt wurde gebetet und ich kann besser bewegen. Also es ist weniger schmerzhaft, weniger eingeschränkt. Wie hoch war der Schmerz vorher auf der Skala von 1 bis 10? Ja, etwa 6. 6 und jetzt? Jetzt etwa 2. 2, das heißt, es ist fast weg. Pass mal auf, nimm mal das Mikro. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus befehle ich sämtlichen Folgeerscheinungen dieses Schleudertraumas jetzt zu verschwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich nehme diese gesamte Halswirbelsäule jetzt im Raum des Geistes in der Zeit zurück um 30 Jahre in Jesu Namen, dass es in den Zustand kommt, wie es vor 30 Jahren war, in dem Namen Jesu Christi. Wann war das Schleudertrauma? Also das erste war als einjähriges Kind. Oh, schon als einjähriges Kind, ja, hattest du schon eins. Und dann? Nackentraumas und dann immer wieder. Und dann immer wieder, okay. Halleluja. Oh, da spreche ich an die Genetik rein jetzt auch deines Nackens in dem Namen Jesus, dass wirklich diese Genetik sich einreguliert gemäß der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. Sämtliche Zellen, Nerven, Bänder in Jesu Namen, wie wenn es nie ein Schleudertrauma gegeben hätte, in dem Namen Jesus. Jedes Trauma weicht auch von deinen Nervenzellen, auch von der Erinnerung deiner Zellen in Jesu Namen. Sei frei und los jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Bewegst mal, Halleluja, nach oben, oh, nach unten, zur Seite und rüber, Halleluja, Amen, yes, Lord, Halleluja, Glory. Danke. Aber hier war was. Ja, du hast hinten am Rücken gesehen, bei der Frau hat sich alles bewegt. Achso, jetzt gerade bei ihr hat sich alles bewegt, hast du gesehen als Ordner? Tier. Ja, hast du gesehen, jetzt als ich gebetet habe. Das ist wirklich rauf und runter, das gemerkt, wie Gott da... Amen. Halleluja. Preist du dann gut, dass du geguckt hast. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Etwas Kurzes. Ich hatte schon von längerem beim Wandern einen Schmerz, weil ich lange nach unten gelaufen bin, auf unebener Strecke. Und dann irgendetwas wurde wie eingeklemmt im Knie und war sehr akut. Hat sich mit der Zeit ein bisschen verflüchtigt. Aber es kommt immer wieder. Und jetzt habe ich es auch heute wieder gespürt. Habe dafür beten lassen. Und jetzt ist es weg. Also jetzt ist es weg. Frei. Halleluja. Ja. Amen. Und es kommt nicht mehr wieder. In Jesu Namen. Da stellen wir uns drauf. Nicht mehr wieder. Halleluja. Preis den Herrn. Und was ist bei dir passiert? Ich habe seit 2-3 Jahren Probleme mit den Augen. Zu wenig Feuchtigkeit. Ja. Und es hat sich Wasser gesammelt hinter dem Auge. Ja. Und auch zusätzlich vorne noch eine Entzündung gehabt. Ja. Ja. Und darum muss ich jeden Monat eine Spritze machen. Jeden Monat. Und ich war schon mal bei euch gewesen, vor einem Jahr oder so. Ja. Ja, stimmt. Und da in Hinwil gewesen sind. Ja. Und jetzt hat es ein paar Mal gegeben, dass ich nach einem Monat gekommen bin, um die nächste Spritze zu machen. Dann hat es geheißen, wann sind Sie da gewesen? Und, das heißt, du brauchst ja gar nicht mehr die Spritze. Gestern, oder? Also ich habe jetzt 2-3 Mal ist dann verschoben worden, einfach 2 Monate zwischendrin. Oder okay, das heißt, der Zeitraum hat sich verlängert. Seither. Ja. Halleluja. Und ich will ja die Spritze nicht machen, also ich habe gar keine Schmerzen gehabt. Ja, klar. Wegen der Spritze. Durch die Spritze, ja. Aber sie hat jetzt da gleich gebetet für mich. Und jetzt? Für eine komplett regenerierte Netzhaut. Ja. Und was hast du? Also eine neue Netzhaut. Ja. Und jetzt ist die Sehstärke besser. Also ich kann eine Brille sonst. Halleluja. Also Plättli und alles. Also. Habe ich es richtig verstanden? Er sieht besser. Ja, er sieht besser. Halleluja. Amen. Ja. Wow. Also wirklich klar, nicht mehr verschwommen. Richtig klar. So. Ja? Wow. Das heißt, du konntest vorher nicht klar auf die Ferne sehen, oder? Ja, also schon da die Gräsel, ja, das ist verschwommen gewesen, oder? Okay, und jetzt ist alles klar. Jetzt ist, ja. Die. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke. Amen. Halleluja. Ja, dann glaub mir jetzt, dass du keine Spritzen mehr brauchst. Amen. Ja. Sind wir eins. Ja. Halleluja. Preis den Herrn. So gut. Amen. Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, Gott ist so gut. Pass auf. Schreib uns einfach dein Zeugnis an wunder@glorylife.net. Auch alles, was jetzt schon bezeugt worden ist, schreib uns trotzdem nochmal dein Zeugnis, was passiert ist. wunder@glorylife.net ist unsere E-Mail-Adresse. Auch das, was, wo du, wenn du jetzt vielleicht festgestellt hast, dass es etwas besser geworden ist, dann stell dich weiter drauf. Gott ist weiter am Wirken. Gott ist weiter am Arbeiten. Auch wenn du jetzt keine Veränderung sofort der Symptome feststellen konntest, das heißt nicht, dass Gott nicht gewirkt hat. Gottes Kraft geht manchmal in den Körper rein und dann beginnt sie zu wühlen. Ja? Ich nenne es mal wühlen. Manchmal spürst du es, manchmal spürst du es nicht. Ich hatte mal eine Frau, die war komplett blind auf einem Auge. Ich habe für sie gebetet. Im Sichtbaren war nichts verändert. Aber 4 Wochen später kam sie zu mir und sagte, ab dem Moment, wo du für mich gebetet hast, habe ich gemerkt, wie Gott jeden Tag an meinem Auge arbeitet. Und jeden Tag hat er ein Stückchen daran gemacht. Und nach 4 Wochen war das Auge komplett normal und komplett gesund. Halleluja. Und konnte komplett sehen. Weißt du, manchmal dauern Sachen eine Zeit lang. Das heißt, lass dich in keinem Fall vom Sichtbaren ablenken. Egal, ob es jetzt 100% gut ist, ob es teilweise gut ist oder ob du nur gar keine Veränderung spüren kannst, stell dich drauf. Manche Sachen musst du sowieso erst beim Arzt checken, mach das. Manche Sachen musst du vielleicht zu Hause checken, was weiß ich, wenn du total in Ruhe bist, deine Hörfähigkeit oder so. Wir hatten schon einige Zeugnisse von Leuten, die dann nach Hause gegangen sind und dann abends, was weiß ich, haben sie irgendwo hat ihr Mann den Fernseher angemacht einmal und dann, hat sie gesagt, hey, warum ist denn der Fernseher so laut, stell den leiser. Und dann hat er gesagt, ja, du brauchst es doch immer so laut, du hörst doch schlecht. Und dann haben sie festgestellt, dass sie eben nicht mehr schlecht hört. Und deswegen hat sie den Fernseher nicht mehr so laut gebaut. Ja, also so kann man auch merken, dass Gott ein Wunder getan hat. Amen. Also schreib uns einmal das Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Amen. Halleluja. Jetzt an der Stelle machen wir eine Pause, eine PP-Pause. Ah, du wolltest auch noch ein Zeugnis geben. Ja, hast du gerade was gezogen? Ha? Das war mein Sohn. Ah, das war dein Sohn? Ja. Okay, Halleluja. Und vor 27 Jahren wurde er auf dem Sterbebett von AIDS geheilt. Wow, Halleluja. Wir haben die ganze Gemeinde hat immer für ihn gebetet. Und ich durfte ihm, als er am Sterben war, die Hände auflegen und beten. Oh, danke Jesus. Dann sagte er, Mama, das ist aber wunderbar, was du machst. Und ich sagte, vielleicht berührt dich Jesus. Ja. Und dann fiel er in einen tiefen Schlaf. Aha. Nach 6 Stunden erwachte er und sagte, mir tut nichts mehr weh. Halleluja. Und dann konnten wir ihn ins Spital vom Pfarrer Sieber bringen. Mhm. Es war eine komplett neue Lunge. Wow, stark. Halleluja, so stark. Und zu jenem Zeitpunkt... Zu jedem Zeitpunkt sind bereits 22 Millionen Menschen an AIDS gestorben. Aber Gott hat Halleluja. Ihn geheilt. Halleluja. Und jetzt hat er auch noch seine Augen geheilt. Ja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Mama freut sich. Halleluja. Wunderbar. So schön. Ihr Lieben, wir machen eine Viertelstunde Pause. Und dann machen wir noch eine Einheit und das wird nochmal richtig richtig knackig. Und da wird es jetzt darum gehen, um den Geist der Beschleunigung in unser aller Leben, den Gott freisetzen möchte. Und ich werde darüber sprechen, wie wir die Zukunft ins Jetzt holen. Das ist auch natürlich übernatürlich, die Zukunft ins Jetzt holen. Beschleunigter Durchbruch. Also, verpasst es nicht, in einer Viertelstunde machen wir nur eine Einheit. Um 7 ist dann Schluss. Es geht ja bis 7 Uhr. Um 7 ist Schluss. Also eine Viertelstunde Pause. Und also das heißt um 6 vor 6 machen wir weiter. Ja, 6 vor 6. Halleluja.